Dann hat Randy gesagt, wenn du in Japan wohnst, bist du Japaner. Wenn du in Kanada wohnst, wirst du frieren. Wenn du in einem Plastikhaus wohnst, wirst du nie in einem Feuer sterben. Wenn du beim Fernsehen arbeitest, bist du ein verschissener Lügner. Donnerstagabend, 18:30 Uhr. Komischerweise sind die Weltraumaffen da. Schönen guten Tag, hallo. Genau. Wir haben heute mal hier das Heft übernommen. Der Kaspar tollt im Schnee herum. Und damit ihr nicht ohne Unterhaltung in den Donnerstagabend müsst, sind wir hier. Und wir, das bedeutet, ja, den Abel habt ihr eben schon gehört. Hallo, Abel. Hallo, fördert, was der Freiheit, die zerschmettert, was ihr schadet. Ebel. Dann haben wir den Preis heute dabei. Der seinen Mute-Kopf nicht findet. Schönen guten Abend, hallo. Ich begrüße euch zum Welttag des Tees. Heute ist der Tag des internationalen Teegenusses. Ob Darjeeling, grüner Tee, Matcha-Tee oder von mir aus auch Früchtetee. Tee hat uns alle bereichert und ist eine gute Alternative zum Kaffee, zumindest manchmal. Herzlich willkommen. Ja, dann haben wir den Mammon. Ja, ich sage mal Hallo. Den Chris. Ja. Guten Abend. Und meine Wenigkeit, den Mars, den kennt ihr ja vielleicht schon aus dem einen oder anderen Kaspar-Cast. Ich war hier schon mal zu Gast, um über mein Lieblingshobby zu referieren, Gamergate. Und das letzte Mal haben wir über die Frau Kebekus gelacht und dabei ist die Idee entstanden, dass wir doch eigentlich diese Urlaubslücke füllen könnten. Das mit den Bits ist heute ein bisschen kompliziert. Wir haben nicht die gleiche Hardware wie der Kasper. Wir können auch diese Bits, wir kennen uns damit gar nicht aus. Also seid uns nicht böse, wenn wir irgendwas übersehen oder irgendwas nicht vorlesen. Vielleicht, ihr müsst ja auch nicht spenden jetzt sofort. Nein, bitte spendet Wir nehmen das Geld auch hinten rum. sofort. Ja, genau, Kasper ist im Urlaub. Ja, das Blöde ist, ich sehe, ich weiß, ich verstehe gar nicht. Was dann hier ist das hier hinterlegt? Ich weiß es nicht. Wir gucken, wir tun unser Bestes. Ich bin froh, dass Aber das Stream online ist, erstmal. genau, wir sind Wir erstmal sind froh, live. dass wir die Technik auf die Reihe gekriegt haben. Ja, nur weil wir uns nicht mit der Software auskennen, bitte lasst nicht den Kasper drunter leiden, gebt alles. Ja, stimmt. Ja, und wir haben uns gedacht, was machen wir mit euch? Wir sind ja ein bisschen anderes Format als jetzt die Honigwabe oder der Kaspercast. Wir sind ja eher so frei Schnauze. Wir reden über Dinge, die in der Woche passieren, sonntagsabends. Wir reden übrigens schon länger sonntagsabends darüber als gewisse andere Podcasts, die auch sonntagsabends laufen. Aber Konkurrenz belebt natürlich das Geschäft. Und heute haben wir uns was von der Republika mitgebracht. Republika ist eine Netzkonferenz, die ich glaube im März oder im Mai, irgendwas mit M, ich Im glaube Mai Mai, war es, ja. ne? Im Mai, Ja. üblicherweise im Mai. Früher war es irgendwie immer in der Station in Berlin. Dieses Jahr mussten sie sich, haben sie sich, wollten sie sich eine neue Location suchen. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall immer eine Veranstaltung, wo, ich nenne es auch immer gerne den Parteitag der Medienpartei, weil irgendwie unsere sämtlichen Journalisten sich dahin verirren und sich da ganz doll den Popo touchen gegenseitig. Oder tätscheln vielmehr, wie toll und vernünftig sie doch alle sind und wie schlimm und verschwörerisch und was weiß ich nicht, was doch die bösen Menschen da draußen sind. Und ja, wir beobachten das schon seit einigen Jahren, das gibt es ja auch schon seit einer ganzen Weile. Aber das ist teilweise ziemlich unglaublich, was da so für Talks gehalten werden. Also man sieht hier an der Seite von, ich habe das jetzt auch schon mal eingeblendet, von den anderen YouTube-Videos, die es da gibt, da gab es auch noch Republika 2022, also auch dieses Jahr Strategien der Neorechten, das hatten wir uns auch angeschaut mit der Frau Strobel und Frau Brockschmidt, weiß Strobel nicht. war nochmal Fernsehdirektorin oder so. Nein, Oder die die? Strobel, das ist diese österreichische angebliche Rechtsextremismus-Expertin, aber im Ja, Endeffekt auch genau. eine von der Sorte, die Linksextremistin ist, aber halt rechts. Natürlich ihre Opposition da gerne als besonders, ja, dass wir alle gegen die vorgehen müssen, halt natürlich charakterisiert und alle möglichen Leute damit reinmischt und rührt. Und ja, das hatten wir auch schon besonders drin zugemacht. Und wir nehmen eigentlich jedes Jahr ein paar von den Sachen, die uns da geboten werden, und schauen uns die durch. Irgendwann hat der Herr Johnny Häusler, heißt er, glaube ich, ne, einer von den Veranstaltern von der Republika, auch mal geschrieben, dass er, also er hat durchscheinen lassen, dass er ihm das wohl auch bewusst wäre, dass wir uns das nur wieder anschauen, oder irgendwie so war das doch Mars, oder? Er hat doch irgendwie mal gemeint, ja, die Leute wissen immer nicht, wer da zuschaut oder so. Also der Johnny Häusler hat gemeint, ihm ist schon klar, dass es eine völlig einseitige Veranstaltung ist und dass es durchaus Platz dafür gäbe, vielleicht auch mal eine Selbstreflexion da reinzubringen in Form von Leuten, die halt sagen, nee, was ihr hier macht, ist total elitärer Quatsch und bringt niemandem was. Einfach mal so den Spiegel vorhalten. Das fand er eigentlich gar keine schlechte Idee, aber ich denke, den Zahn hat man ihm relativ schnell gezogen. Wir wissen ja, wie gerne diese Menschen ihre Standpunkte diskutieren. Noch ein kleiner Hinweis aus dem Chat. Hier heißt es, öffentlich-rechtliche Rundfunk hat jetzt ihre Teilnahme an der internationalen Funkmesse abgesagt und bevorzugt die Republika. Ja, also denen ist das auch wichtig, das stimmt ja schon. Kann gut sein, ja. Und das Ganze wird auch noch von 5 Bundesministerien gefördert. Also jede Menge Staatsknete wird da auf jeden Fall auch der Bewegung zugespielt auf diesem Wege. Ist das die ideologische Übergangsstelle zwischen Staat und Journalisten oder so? Journalismus, öffentlicher Meinung. Ja, NGO, irgendwelche Aktivisten halt. Sehen, ne? Also das Wort Aktivismus ist da auf jeden Fall weder Fremdwort noch Schimpfwort. Ne? Also da gibt es alle möglichen Leute. Ich erinnere da auch noch, Ewe kann davon berichten, du warst ja mal da und auch bei dem... Ja, ich bin da undercover hingegangen und habe da mit den Leuten geredet. Und ich lese ja auch viel in der Opposition, also viele deren Bücher und kann dann halt auch sozusagen den ideologischen Litmus-Test bestehen. Und habe mich da halt ein paar Tage auf der Republika rumgetrieben. Das war, glaube ich, 2016 oder 2017. Und das war halt schon heftig. Also die haben dann zum Teil auch nicht öffentliche Veranstaltungen gehabt, wo sie dann so unter der Hand hart aktivistische Dirty Tactics weitergegeben haben und so. Das fand ich schon ganz schön interessant. Also so, gut, dass das jetzt nicht übertragen wird, dann können wir mal Potte reden und so. Also das fand ich schon ziemlich heftig so. Und dafür, dass ja halt die ganze Veranstaltung mega auf Diversität geht und so, und dann aber halt du in jeder Bar in Berlin halt mehr Diversität hast, wie wenn du halt dort auf der Veranstaltung rumläufst, fand ich halt auch interessant. Also. Ja, und Periodengerechtigkeit war ja auch so ein Ding, ne? Da warst du auch eben, oder? Die Dame, die was von Marxismus geredet hat und Periodengerechtigkeit. Und dann, die hatte halt eins zu eins wirklich einen Vorschlag, dass man halt marxistisch gelesen die Perioden umverteilen muss, auch auf die Männer. Und das war dann halt so halb ernst, halb gelacht, halb ich bin eine echte Marxistin und Feministin und mein das, halb ist es Gewitzel, wo ich dann auch nicht mehr so war, so Hilfe. Also, ja, und das ist sozusagen, was man abtun kann, halt Spinnerei, aber dann ist es ja quasi so gelaufen, die Dame von dem Republika-Periodengerechtigkeitspanel direkt erstmal in irgendwelche ARD-Sendungen und 2 Jahre später oder so haben sie dann diese Mehrwertsteueränderungen, die die Dame da damals vorgeschlagen hat, dann gemacht, ne? Also. Ja, von einer marxistischen Feministin. Also, ja. Also die halt auch wirklich so mit Workers of the World Unite, tralala, da irgendwie Sachen erzählt. Und darfst du ja auch ruhig, ist ja nicht geächtet und so, aber ist halt auch irgendwie schmutzig so. Es hat nur 70 Jahre gedauert, bis die ersten Massenerschießungen aufgetreten sind, nachdem man gesagt hat, Workers of the World Unite, also Arbeiter der Welt, vereinigt euch. Also, ja. Ja, wer ist es, Katharina Nokun, und warum hören wir die? Ja, also Katharina Nokun, ist ja eine Dame, die mal politische Geschäftsführerin der Piratenpartei war, auch mal für die Piratenpartei für den Bundestag kandidiert hat. Das war auch der Umstand, unter der ich sie damals kennengelernt habe, weil sie war in Niedersachsen und ich war auch in der Piratenpartei in Niedersachsen Mitglied. Und wir sind uns also schon so 3-4 Mal irgendwie über den Weg gelaufen im echten Leben. Aber wir kennen es jetzt nicht gut oder so. Also es war ganz, ganz oberflächlich. Aber man hat sich halt mal gesehen. Und seitdem sie da, also nachdem es mit der Piratenpartei bergab gegangen ist, ist Frau Nokun zu Campact gewechselt. Das ist ja auch so eine sehr progressive NGO, die alle möglichen progressiven Talking Points da, die vor allen Dingen, glaube ich, das war mit dieser TTIP-Geschichte, wo die ziemlich hervorgetreten sind. Oder war es CETA? Eins von beiden oder beides wahrscheinlich. ACTA und CETA, ja. Genau, diese ganzen Geschichten, da hatten die ja so einen riesen Riesenkampagne da am Laufen bundesweit. Und ja, seit neuestem schreibt sie Bücher, Fake Facts und wie heißt das andere Ding? Real Facts, irgendwie so, sind ihre Bücher. Und da geht es dann halt angeblich um Verschwörungen und so weiter. Und davon wird sie uns jetzt ja auch erzählen. Vor ein paar Jahren war sie schon mal bei der Republika und das hatten wir uns auch angeguckt. Unser Video dazu hieß Die rechte Seite des Kaffeesatzes, weil da ging es auch so um Rechtsextremismus und das war auch ziemliches Kaffeesatzlesen und das wird heute hier nicht anders werden mit diesem Talk, der hier den Titel trägt, Die Maschen der Verschwörungsideologen. Und Verschwörungsideologen ist ja, falls ihr diesen Jargon nicht kennt, das haben sie sich ja jetzt irgendwie ganz schlau überlegt, ne, wissenschaftlich und so, weil Verschwörungstheoretiker oder Theorien zu sagen, das ist ja ganz böse, weil das suggeriert ja, dass es wissenschaftlich ist. Ne? Also, ja, und das suggeriert, die könnten Recht haben. Ne? Weil bei jeder Theorie gibt es ja die Möglichkeit, entweder sie wird verifiziert oder falsifiziert. Und so eine Mythologie oder eine Ideologie ist ja was ganz anderes, die kann man abtun als Hirngespinst. Wegen der Fragen organisatorisch nochmal. Wir schauen nachher mal. Ich glaube, wir können die Superchats im normalen Chat sehen. Und wenn ihr unbedingt wollt, fahren wir da nachher dann nochmal eine Runde nach dem Talk hier. Aber wir wollen erstmal hier jetzt Thema machen und dann später Spaß. Und die Nachfrage, wo der OPEX ist, ja, das frage ich mich auch. Der wollte eigentlich auch hier sein. Aber vielleicht hört er uns ja und kommt noch. Genau. Zum Werdegang von Katharina Lotzum wollte ich noch eine Sache sagen. Und zwar, sie hat ja angefangen als Netzaktivistin in der Piratenpartei, hat sich auch für teilweise sinnvolle Sachen eingesetzt gehabt, aber hat einen gewissen Sinneswandel hingelegt. Und da fragt man sich natürlich, woher kommt dieser Sinneswandel? Wie gesagt, anfangs war ihr Aktivismus Datensparsamkeit, dass Großkonzerne nicht die Benutzerdaten missbrauchen sollen. Das war ja noch ein relativ sinnvoller Ansatz. Dann nach ihrer Piratenpartei Angelegenheit hat sie sich selber gesagt, als Aktivistin kann ich in der Gesellschaft sehr viel mehr bewegen als Politikerin, Punkt 1. Und Punkt 2, dann hat sie sich irgendwann halt journalistisch, aktivistisch mit der AfD beschäftigt und sie sagt halt selber, dass sie dadurch auf diese ganze Verschwörungstheorien-Trichter gekommen ist. Weil ab dem Moment, wo sie sich mit der AfD beschäftigt hätte, hätte sie halt Drohungen bekommen und die Leute hätten sie an Kahn gefahren, es wären Verschwörungstheorien über sie gesponnen worden, dass sie von irgendwelchen geheimen Mächten, Soros oder sowas, bezahlt werden solle, ihrer Meinung nach. Und so ist sie überhaupt komplett umgeschwenkt von diesem ganzen Netzaktivismus, Datenschutzthema auf gesellschaftspolitische Themen und böse Verschwörungstheorien und die bösen, bösen Rechten. Das nur zu ihrem Werdegang. Das ist ja ein Werdegang, der beim Chaos Computer Club, bei dem Kongress, den die haben, ja auch zu verfolgen ist. Ursprünglich hatte der netzpolitische Themen, dann technische Themen und jetzt nur noch fast politische Themen. Traurig. Die hätte ihren Aktivismus für sinnvollere Sachen machen müssen. Und CETA wurde ja jetzt beschlossen, also eine Niederlage für sie, so gesehen. Ja, also manchmal sieht man Leute, die so kippen, ne? Das ist schon irgendwie ein bisschen komisch, so meinungstechnisch oder ideologisch kippen irgendwie. Dann in diesen Vogue-Dings und da hat er, glaube ich, wenn man das in den Nachdenkseiten noch geschrieben oder eben vertextet, betont, dass es auch dieses Esch-Experiment da ja gab, wo eben um Zustimmung wo Zustimmung vorgespielt wurde und dann auch Zustimmung dadurch bei dem erreicht hatte, eigentlich der Meinung war, ne? Mit diesen verschiedenen langen Strichen auf Papier oder so, wenn ihr euch erinnert. Das ist ja bekannt. Ja, und da habe ich so den Eindruck, da kippen immer mehr Leute. Oder es sind ziemlich viele schon gekippt, sagen wir mal so. Ne? Ob das mehr werden, ist eine andere Frage. Ja, oder neu programmiert, weiß auch nicht. Also ich fand die Republika-Veranstaltung wirklich richtig heftig. Also ich war in meiner Jugend auch mal auf Antifa-Veranstaltungen und bin auch mal auf irgendwelche rechte Rockkonzerte gegangen. Und ich fand die Republika-Veranstaltung, die war näher einfach an diesen Antifa-Veranstaltungen und rechten Rockkonzerten dran, wie an irgendwas, was halt normal organisiert ist. Also sei das jetzt vom Veranstalter oder von den Leuten dort, also mein Eindruck, der war höchst negativ und ich bin da echt mit einem offenen Herz hingefahren. Also damals war ich noch eher linksliberal angehaucht, heutzutage eher rechtsliberal. Also ja, und der Staat schnappt sich das ein bisschen und pusht das auch plötzlich ein bisschen, das nützt ihm und er nutzt es oder so. Das ist jedenfalls so der Eindruck, ne? Davon. Können wir jetzt vielleicht mit dem Film anfangen? Ich muss nachher noch einige Leute impfen. Herzlich willkommen. Ich befürchte, der ein oder andere hier im Publikum hat in den letzten Monaten das eine oder andere anstrengende Gespräch geführt. Mit Freunden, mit Angehörigen, vielleicht mit Arbeitskollegen oder vielleicht auch wie ich mit random Personen in der Sparkasse, im Supermarkt oder in der Bahn, die keine Maske tragen und wenn man sie darauf anspricht, sagen, ich glaube nicht daran, das ist doch alles eine große Verschwörung. Ja, anstrengende Gespräche haben wir alle geführt, glaube ich, oder? In der Tat. Ja, und das, was jetzt hier geschehen ist, das wird sich wie ein Faden durch dieses ganze Gespräch ziehen. Also an dieser Stelle ja schon mal, was hat sie jetzt gerade gesagt? Man hat Leute ohne Maske drauf angesprochen und die haben gesagt, ich glaube nicht daran. Ja, woran denn jetzt? An die Maske? An die Sinnhaftigkeit davon? Mhm. An die Corona-Maßnahmen, dass die sinnvoll so sind oder dass es das Virus nicht gibt oder woran jetzt? Ziemlich viel Interpretation. Daran halt, ja. Mhm. Ja. Genau. In dem Zusammenhang, und? Weil die Frage auch gerade gestellt wird, das ist aus dem Mai dieses Jahres der Vortrag. Gerade bei Corona-Themen ist es ja schon wichtig, dass man da, ja. Also sie ist 6 Monate zurück mit ihren Informationen, um da Gerechtigkeit walten zu lassen. Wenn ihr diese Gespräche schon mal geführt habt, dann wisst ihr sicher auch, es gibt so ein Vorurteil, das stimmt auf gar keinen Fall. Nämlich das Vorurteil, das bessere Argument gewinnt. Und wenn man nur die guten Argumente auf seiner Seite hat, dann wird man den anderen auf jeden Fall überzeugen. Das ist Unsinn. Das ist kein Vorurteil. Das bessere Argument gewinnt. Wie soll das ein Vorurteil sein? Also da würde ich von der studierten Dame ein bisschen mehr erwarten. Ja, Moment mal, du sagst das bessere Argument, sie meint das gute Argument, das gute TM-Argument. Das emotionalste Argument, das moralische Argument. Ja, natürlich meint sie das, aber trotzdem ist das schon von der Formulierung her Unsinn. Also finde ich schon sehr dünn, was sie da gerade macht. Und der ein oder andere hat vielleicht auch das Gefühl gehabt, wir sind in einer vollkommen neuen Situation, vielleicht auch durch Corona, vielleicht auch durch das Internet, vielleicht auch durch Corona gekoppelt mit Internet. Erst dadurch sind die ganzen Probleme gekommen. Ja, wer kann sich denn schon erinnern daran, dass er schon mal so viele Gespräche zum Thema mit Leuten aus seinem Umfeld geführt hat vor Corona? Und hierzu muss man sagen, ich habe eine These dazu. Ja, es gibt die These, es wäre ein neues Phänomen. Meine These ist viel eher, es war schon ziemlich lange mitten in unserer Gesellschaft. Wir wollten es nur lange nicht wahrhaben. Studien zeigen, dass ein Film. Ja, auch an der Stelle wieder S. Was ist S? Weil ich kann mich da nämlich noch gut dran erinnern, das erste Mal, als ich das irgendwie gehört habe, dass man von irgendwelchen Impfungen Autismus kriegen würde oder so, das war in irgendeinem amerikanischen Wahlkampf von irgendwelchen Verwirrten von, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die hieß, aber es war irgend so eine republikanische Dame, die das irgendwie verbreitet hat, die für irgendwas kandidiert hat. Da habe ich das zum ersten Mal gehört. Nee, die hat für irgendwas kandidiert. Das war irgendeine Kandidatin von der Republikanischen Partei. Halt so eine Schreckschraube. Und da habe ich das erste Mal gehört und das gibt es ja nun wirklich schon lange. Also, aber auch da ist wieder die Frage halt, welchen Aspekt spricht man jetzt an von dieser ganzen Sache? Weil sie wird da später noch eine Grafik zeigen, wo alles irgendwie miteinander zusammenhängt und irgendwie ist auch so diese ganze Argumentationsweise, ne? Also das halt, das Thema. Was auch immer das dann sein soll. Auch diese Illustration mit dem Typ gibt Gates keine Chance. Ich meine, man kann natürlich will uns Bill Gates keine Chips spritzen, aber auf der anderen Seite kann man doch durchaus kritisch darüber sein, dass er inzwischen halt der größte Eigentümer von Agrarland in Amerika oder sogar auf der Welt ist. Dass er sich Saatgutunternehmen unter den Nagel reißt. So Sachen kann man doch ruhig ansprechen. Wo ist das Problem, Katharina? Ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland vor Corona zumindest anfällig waren für Verschwörungsnarrative. Aber vielleicht hat es uns einfach nicht so gestört, wenn Onkel Werner Weihnachten nach drei Schnaps anfängt, komische Dinge über 9-11 zu erzählen. Vielleicht. Ja, aber guck mal, jetzt nimm mal die komische Geschichte über 9-11. Sagen wir, er hat gesagt, das waren nicht die Araber. Das wäre doch euch gerade recht. Ihr wollt doch immer Minderheiten schützen. So, die Reaktion nach 9-11, das irgendwie dem CIA unterzumogeln, ist doch eigentlich was Minderheitenschutz gilt. Ja, ob das jetzt so quer ist. Ja, das haben sie auf der Republika gemacht. Dieser ja, genau. Das war ein Talk auf Englisch auf der Republika, so ein Typ aus Kuwait, glaube ich. Und der hat das echt gemeint, dass irgendwie die Amerikaner irgendwen mit seiner Pornosucht erpresst hätten. Und der dann gesagt hätte, dass wie die das gewesen wären. Ja, das war halt dieses typische dass sie den IS gebaut hätten, nicht jetzt 9-11, ja, dass sie den IS gemacht hätten. Genau, das war ein Vortrag, dass der komplette IS halt vom CIA aufgestapft worden ist und dass die Amerikaner sozusagen ihr Zielpublikum gut kennen und den Terror selber inszenieren. So. Und so einen Vortrag findest du auch auf der Republika. Und das Ding ist, lass doch die Leute einfach mal ein bisschen Blödsinn erzählen und dann kannst du ja später noch sagen, das war wirklich blöd. Oder du hörst es dir mal an, aber diskutier doch da mal vielleicht rum oder geh drauf ein oder hab eine normale Diskussion, weil im Endeffekt haben wir auch generell, wenn wir Patriarchat angucken, haben wir auch eine Verschwörungstheorie im Raum stehen, die von deren Lager weit verbreitet wird, aber halt auch nie in Frage gestellt wird. Und da frage ich mich dann, wie fair ist es dann, jemanden, der dann vielleicht konservativer ist, vorzuhalten, dass er sich überlegt, ob die Amerikaner 9-11 selber gemacht haben. Das ist auch Blödsinn, aber ja, meine Güte, lass doch die Leute. Ja, da gibt es viele Gründe für, aber es gibt vor allen Dingen auch bei 9-11 so viele Geschichten und Nebenzweige und so weiter, dass man da auch was Zweifelhaftes finden kann, ohne dass man gleich die ganze Geschichte umschreibt. Ne? Also, das mal so thematisieren irgendwo am Weihnachtsabend oder so, das kann ja auch nicht so schlimm. Ja, und vor allen Dingen, was sie ja hier tut, ist, sie meint irgendwie, es wäre problematisch, dass irgendwelche Leute irgendwas über irgendwas denken. Es war, als ob alle Leute irgendwie genug über irgendwie Statik oder Kerosin oder was weiß ich nicht, was wissen müssten, um zu wissen, dass das alles Quatsch ist. Na? Und als ob das irgendwie wichtig wäre für die Gesellschaft, dass irgendwo irgendwelche Leute, weil sie nicht genug darüber wissen, irgendwelche Annahmen haben. Aber das ist ja auch nicht das erste Mal in der Geschichte, dass ein Event, ich meine, schaut man sich den Brand in Rom an unter Nero, da gibt es bis heute jede Menge Theorien, wie das passiert ist. Und schon damals gab es Leute, die versucht haben, da Stimmung zu machen, offensichtlich, und die Christen da reinzudrücken oder die jüdische Minderheit. Also diese Dinge sind so alt wie die Welt und die sind nicht mit Corona und Internet und Telefon und Buchdruck gekommen, Katharina. Ja, wenn man sich die Geschichte von diesen Desinformationskampagnen anguckt, um irgendwelche Leute da wo es irgendwie drauf ankam, um irgendwelche Policies zu beeinflussen oder so, da waren das halt nicht irgendwelche Dieters vom Kaffeetisch, was sie hier irgendwie meint, sondern das waren so Journalisten und Leute von irgendwelchen NGOs, wie Katharina Nukun eine ist. Solche Leute waren das historisch gesehen, die da irgendwie ein Problem gemacht haben, wenn die den Leuten irgendwas vom Pferd erzählt haben, dass die an irgendwelchen Quatsch glauben. Ich meine, es ist ja auch so, wer zweimal lügt, dem glaubt man nicht. Gulf of Tonkin und die ganzen Sachen, die Amis in Südamerika gemacht haben, ist es ja nicht so, dass die keinen Track Record hatten. Ja? Also warum soll man nicht eine Verschwörungstheorie über den CIA oder die Amis oder die Army oder was, den militärisch-industriellen Komplex anhängen, wenn man doch Beispiele dafür hat in der Geschichte? Ich habe die Tage ein Buch über Geheimdienstarbeit gelesen, wo man darauf eingegangen ist, was eine gute geheimdienstliche Analyse ist. Und da steht auch drin, dass es immer wieder bei den Analysten dazu führt, dass sie eine Grabesünde begehen, den Gegner überschätzen und dann sozusagen die Theorie so weit strecken, damit halt das auf den Gegner drauf passt. Das wäre dann eine Verschwörungstheorie, die total weit geht. Ist dann sozusagen auch in der geheimdienstlichen Analyse weit verbreitet, dass man den Gegner maßlos überschätzt und ihm zugesteht, dass er, weiß ich nicht, eine riesengroße Verschwörung innerhalb der Regierung eigenständig umsetzt. Und du hast sozusagen selbst bei Geheimdienstanalysten diese Art von Denke, das Fehl einzuschätzen, weit verbreitet, die korrigiert werden muss von den Ausbildern immer und immer wieder. Warum sollte dann jemand, der nicht gebildet ist und nichts über so eine Analyse weiß, besser abschneiden, wenn er sich sowas anguckt? Also wenn sogar schon die Leute, die das beruflich machen, Probleme damit haben. Also, ja. stört es uns erst jetzt, wenn wir merken, dass der Glaube an Verschwörungserzählungen nicht nur problematisch für die Gesundheit der Person werden kann, sondern auch problematisch für unsere Gesellschaft als Ganze. Und es gibt keine Impfung gegen Verschwörungsglauben. Ja, es gibt eine Impfung gegen Corona, würde auch jedem dazu raten, davon die Möglichkeit Gebrauch zu machen, diese zu nehmen. Aber gegen Verschwörungserzählungen gibt es so etwas nicht. Und wer schon einmal solche Diskussionen geführt hat, weiß sicher auch, wie unglaublich schwierig das ist, jemanden da rauszubekommen, der einmal so ganz tief in dieses Kaninchenloch abgetaucht ist. Was effektiver ist als Gegenrede, ist Prävention. Wenn Menschen verstehen, was für Maschen im verschwörungsideologischen Milieu benutzt werden, um einen sozusagen in diesen Kaninchenbau zu locken, kann man vorsichtiger sein und vielleicht auch Schlimmeres verhindern. Und einige dieser Maschen habe ich euch heute... Prävention vor dem falschen Denken, ne? Ja. Vorweggenommen nicht erlauben oder verunmöglichen. Ja, es gibt da zwei verschiedene Schulen. Das eine wäre halt, ich würde sagen, es gibt schon eine Impfung gegen Verschwörungsideologien, das ist Bildung. Ja, genau. Je besser du Zusammenhänge erfassen kannst, je mehr Quellen dir zur Verfügung stehen, etc. pp., umso genauer kannst du dir als einzelne Person, weil das ist ja derjenige, der entscheidet, ob er sowas glaubt oder nicht, davon überhaupt ein Bild machen. Und der Unterschied ist halt, sie will eigentlich gar nicht, dass die Leute sich frei ein Bild machen. Sie möchte, dass sie praktisch dem hinterherrennen, was die Leute auf solchen Podien wie der Republika verkünden. Sie möchte eben nicht, dass die Leute Quellen vergleichen und dann vielleicht sagen, aber guck mal hier, das hört sich ja wie Segregation oder Rassismus an, was die Critical Race Theory uns da erzählen will. Ja, ja, und es geht auch nicht darum, weil normalerweise... Auch hier wieder, ne? Also es gibt ja zig Gründe, warum die Leute an irgendwelche Sachen glauben. Vielleicht sind sie ja wirklich davon überzeugt. Und aber sie tut das hier so ab, so nach dem Motto, ja, und jetzt sage ich euch mal die Maschen, die dahinter stecken. Ja, aber Chris, das Geile ist, wenn sie sagt, ich erzähle euch die Maschen, ich kenne das von Michael Shermer, der hat ein Buch über Verschwörungstheorien geschrieben, der hat die einzelnen kognitiven Biases, die am ehesten mitspielen, die zu verursachen psychologisch, die erwähnt er und erklärt einem, die, womit man deutlich einfacher gegen Verschwörungstheorien gewappnet ist, weil da zum Teil in der Erzählung eine ähnliche Struktur und Logik beruhend auf kognitiven Defiziten oder Fallacies sozusagen aufbaut, erzählt wird. Und davon höre ich aber, werde ich in diesem Vortrag nichts hören. Aber das ist bekannt. Ja, weil sie eine Verschwörungsmythologin-Narrative ist, die den Leuten hier erzählen will, jetzt decke ich mal die Verschwörung der Verschwörungsideologen auf, die euch verschwören wollen. Ja. Hier geht es ja auch nur um ein Feindbild herzustellen. Was du gesagt hast, Abel, das wäre ja ein so allgemeingültiger Ansatz, dass man deren eigene Thesen ja damit debunken könnte. Ja, aber nein, ja, genau. deswegen gibt es keine, wird nicht die Methodik beigebracht, sondern nur die Ziele, nur die Gegner, nur die richtigen Verschwörungstheorien. Und ich stimme auf jeden Fall der Clownsarmee im Chat zu, die sagt, der Staat könnte Transparenz schaffen, dann gäbe es weniger Verschwörungstheorien. Wir müssen nur an die Zerstörung unserer Gasleitungen in der Nordsee bedenken, wo wir bis heute aus Sicherheitsgründen nicht wissen dürfen, wer die kaputt gemacht hat. Ja. Ja, genau. Ja, möchtet ihr noch mehr Verschwörungstheorien? Warum sagt ihr uns nicht einfach die Wahrheit? Das waren unsere Pipelines, die haben wir bezahlt mit unserem Geld. Und ihr tut so, ja, wenn mir jemand irgendwie das Fenster einwirft, die Hausverwaltung sagt, ja, puh, na und? Ja, super, ganz tolle Nummer. Dann, das sorgt sich ja nicht für Verschwörungstheorien. Ja, Verschwörungstheoriebekämpfung sozusagen sorgt dann auch dafür, dass richtige Verschwörungen vielleicht nicht mehr so auftauchen, nicht mehr so erkannt werden. Das ist vielleicht auch der Punkt dabei, den man als Motivation sehen müsste, ne? Auch wenn das dann natürlich eine Unterstellung ist. Ja, meistens haben die Sachen ja auch alle irgendwo einen wahren Kern. Also Bits und Pieces davon sind ja immer irgendwelche Dinge, die man ja prüfen kann. Und das werden wir auch gleich noch sehen, wenn sie da schon eine Grafik zeigt. Mitgebracht. Fangen wir mit der ersten an. Suggestivfragen. Ist der Krieg in der Ukraine nur eine Ablenkung von Corona? Fragezeichen. Werden wir alle an der Impfung sterben? Fragezeichen. wurde im Pergamonmuseum ein satanisches Ritual durchgeführt? Fragezeichen. Die Antwort auf all diese Fragen ist sehr offensichtlich nein. Aber trotzdem werden genau solche Fragen in verschwörungsideologischen Gruppen gestellt. Und zwar nicht einmal, nicht zweimal, sondern tausendfach. Und hierzu muss man sagen, Ich weiß die Antwort, aber auch man weiß ich nicht genau, oder kann ich nicht wissen oder so. Und wo ist der Unterschied zu, warum sprichst du mir meine Existenz ab? Das ist doch auch eine Suggestionsfrage. Da gehen wir also davon aus, dass wenn ich sage, Männer haben einen Schlong und Frauen haben eine Mu, dann spreche ich jemandem das Existenzrecht ab. Oder was? Das ist doch genau die gleiche Art. Warum müssen so viele Mädchen unter Männern leiden? Bla bla bla. Die ganze Klaviatur von euch funktioniert nur mit solchen Fragen und nur mit Scham und mit Schuldzuweisung. Ja, und also auf der einen Seite beschwert sich drüber, dass die Leute eine Mythologie haben und dass man die von nichts überzeugen kann, aber wenn sie dann Fragen stellen und mal angenommen, die werden echt, sie geht jetzt einfach davon aus, dass das halt diese Masche ist. Aber wenn jetzt morgens einer bei ihr vor der Tür steht und sagt, ja, warum ist jetzt Corona eine echte Krankheit? Dann fängt sie nicht an zu erklären, sondern sagt Masche oder wie? Also, weil das ist auch schon wieder so ein Ding. Ne? Mit solchen Voraussetzungen kannst du halt alles diskreditieren. Es geht nur darum, irgendwie dann, dass die Leute halt ihre Checkliste haben und sagen können, ja, okay, wenn mir einer was erzählen will, dann ist der halt nicht mehr zu retten. Und wenn mir einer Fragen stellt, dann ist das eine Masche. Also. Strategie kennen wir eigentlich schon ziemlich lange aus anderen Kontexten, nämlich aus Boulevardmedien. Ja, egal ob Hochzeit, Schwangerschaft, Krankheit, Trennung. Getitelt wird gerne mit Suggestivfragen. Hat einen ganz einfachen Vorteil. Es ist juristisch nicht so leicht angreifbar. Und trotzdem schwingt da etwas mit. Ja, die meisten Menschen denken ja, man stellt eine Frage nicht grundlos oder wo Rauch ist, muss auch Feuer sein. Und dementsprechend werden solche Suggestivfragen auch im verschwörungsideologischen Milieu eingesetzt. Und zwar ziemlich erfolgreich, weil wir alle ja mit Fragen erst einmal nichts Schlechtes verbinden, sondern vor allem Gutes. Ja, also Fragen. Ja, was steht da auf der Grafik drauf? Weiß nicht, das kann ich auch nicht erkennen, aber ich sag mal, Titelfragen sind ja in der Regel mit Nein zu beantworten. Ne? Egal, wo eine Frage im Titel steht, die Antwort ist in der Regel Nein. Behauptung. Ja. Achso. Ich war gemutet, sorry. Da ist ein Mann zu sehen, der stapelt drei Kisten. Auf denen steht jeweils Behauptung. Auf der einen steht auf der Seite sogar noch ohne Beleg drauf. Und dann kommt von der Seite so eine Sprechblase, die sagt, stellst du nur Behauptungen ohne Belege in den Raum? Und dann sagt er, nein, ich stelle nur Fragen. Ja, Fragen beinhalten ja eine Behauptung, das ist ja gar nicht verkehrt, aber darunter. Ja, aber wie willst du denn sonst ein Gespräch? Also denen wäre am liebsten, wenn man kein Gespräch führt, verstehe ich das richtig? Ja, das verstehe ich auch so, ja. Fragen dienen dem Erkenntnisgewinn und Fragen sind ja grundsätzlich erstmal eine positive Einstellung. Man möchte Wissen generieren. Das Problem im verschwörungsideologischen Milieu ist aber, dass hinter Fragen kein Erkenntnisgewinn steht. Ja, man hat meistens schon längst die Antwort für sich sortiert und argumentiert dann eher aus juristischen Gründen oder um Leute neugierig zu machen, dann mit Suggestivfragen. Und von daher würde ich dazu raten, wenn ihr mit Verschwörungsideologen konfrontiert seid oder so etwas auch in eurem eigenen Umfeld erlebt, dass jemand mit Suggestivfragen um sich wirft, ihr antwortet darauf mit Belegen und sagt, naja, das stimmt nicht. Und dann sagt der jemand, naja, ich stelle nur Fragen. Lass ihm das nicht durchgehen. Sag, nein, du stellst keine Fragen. Du stellst hier gerade eine ziemlich krasse Behauptung in den Raum. Und nur weil ein Fragezeichen am Ende steht, heißt es noch lange nicht, dass es sich um eine wirkliche Frage handelt. Bitte lege jetzt Beweise bei sozusagen für deine These oder zieh sie bitte zurück. Aber wenn so eine krasse Behauptung ist, dann ist es ja auch ziemlich einfach, die zu entkräften. Müsste, ne? Was wäre denn eine Suggestivfrage? Wäre zum Beispiel eine Suggestivfrage, zu sagen, ist es nicht ein komischer Zufall, dass an 9-11, nachdem 2000 Milliarden im Pentagon verloren gegangen ist, ein Flugzeug genau in die Abteilung reinfliegt, die das aufarbeiten sollte? Ist das eine Suggestivfrage? Ich meine, es ist eine andere Frage, wenn natürlich, ist es nicht seltsam, dass wir alle Insekten essen wollen? Das ist doch der Beleg, dass es Ex-Menschen gibt. Das könnte eine Suggestivfrage sein. Aber und vor allem aus juristischen Gründen stellen Leute Suggestivfragen. Geht es da um Holocaust-Leute? Ja, weil die alle so unglaublich klug und gleichzeitig so unglaublich doof sind. Ist doch klar. Oh Mann. Ich habe eine Kategorie, die man nochmal abgrenzen kann von anderen Fragen, aber das hat mit dem Inhalt zu tun. Wenn man da einen großen Inhalt spinnt und den dann abfragt, sozusagen, glaubst du nicht auch, dass WTC-7 gesprengt wurde oder so? Ja, dann vielleicht, ne? Dann ist das vielleicht zu viel, ne? Sozusagen, dann impliziert das suggeriert das so eine Geschichte eben. Und das gilt ja nicht auf, trifft ja nicht auf alle Fragen zu. Man kann ja fragen, was ist denn deiner Meinung nach da geschehen oder so? Das ist eine offene Frage. Also ja, nur bestimmte Fragen dürfen gefragt werden. Wie gerade im Chat auch gesagt wurde, gibt es bald einen Fragenkatalog. Das wäre gut. Und der Moritz Maximus sagt, wollt ihr, dass Oma stirbt? Ja, die böseste Suggestivfrage von allen im Endeffekt. Wollt ihr das Menschen ertrinken im Mittelmeer? Wollt ihr das? Ich habe eine Service-Durchsage jetzt nochmal kurz. Das tut mir leid, dass ich das unterbrechen muss. Aber der Kasper hat mich gerade angerufen wegen dieser Bits. Ich kann die Bits nicht sehen. Keiner von uns kann die Bits sehen. Wir können die Bits nicht sehen. Deswegen, wenn ihr jetzt schon Bits ausgegeben habt, schreibt das irgendwie, schreibt mir in den Chat irgendwie oder sonst irgendwas. Das Ding ist, wir sehen die Bits nicht. Okay, wir können hier die sehen, wenn ihr jemandem eine Dings schenkt oder so, einen Sub schenkt, das kann ich sehen und sowas, aber ich kann halt nicht sehen, wenn ihr Bits reinhaut und deshalb bitte, ich weiß nicht, ob der Kasper das nachholen kann oder irgendwas, aber ja. Okay. Tut mir leid, wenn da jetzt schon jemand was gespendet hat, mehr Culpa, mehr Maxima Culpa. Das tut mir wirklich leid. Okay, weiter im Text. Eine weitere Strategie aus dem verschwörungsideologischen Milieu lässt sich auf den Begriff zusammenfassen, cui bono. Cui bono kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie wem zunutze. Ja, was man oft auch liest in Telegram-Gruppen, ist so dieses Stichwort follow the money. Ja, dahinter steckt die Idee, finde jemanden, der finanziell von einer Krise profitiert und du hast automatisch auch den Schuldigen. Strohmänner über Strohmänner stapeln sich auf Strohmänner. Und an der Stelle, das machen die ja genauso. Das ist doch andauernd so. Na, wenn da irgendwo was ist, wo irgendwer mit irgendwem zusammenhängt oder so, oder irgendwer irgendwie schon mal Geld gespendet hat, war doch diese Geschichte mit dem Herrn aus Österreich, dessen Name nicht genannt werden darf, und diesem einen mit dem Attentat, und der hatte ja auch Christ irgendwas gespendet. Church. Ja, ich wollte es jetzt nicht aussprechen, aber ja. da heißt es ja dann auch, ja, das ist ja Geld geflossen. Ne? So als wäre das halt auch ein Beweis für irgendwas. Und ich meine, gucken wir uns doch mal bitte von Hercule Poirot bis Miss Marple und was weiß ich. Was macht denn jemand, wenn er ein Verbrechen aufklären will? Da ist jemand ermordet worden. Der hatte ein großes Vermögen, schönes Haus, Rennpferde. Was machen die denn? Wer hat ein Motiv? Was bedeutet das, Katharina? Cui bono genau bedeutet mit diesem das. Gleichen Wort. Cui fucking bono. Und follow the money ist genauso. Wenn irgendwo was geklaut wird, guckst du auch, welche Berufsverbrecher in der Gegend fahren auf einmal Ferrari. Ja? Das ist das kleinste Werkzeug, was du auspacken kannst, um eine Situation zu analysieren, wo irgendwie eine Schuld im Raum steht, ist zu gucken, wer profitiert von der Tat. Ist doch klar. Und ja, natürlich kannst du daraus nicht schließen, dass das der Täter ist, aber du hast einen Indiz und du kannst das weiterverfolgen. Aber das sieht Katascha gar nicht. Genau, und ich war ja bei der Lesung von dem einen Herrn von der Zeit, der so ein Buch geschrieben hat über neue Rechte, und der stand da also dann auf der Bühne und hatte da so eine schöne Grafik, wo alle möglichen Leute hier, Trump, Steve Bannon, der Dugin und alle möglichen Leute alle zusammenkleben. Und da hat er dann auch gesagt, was er gemacht hat, ist Follow the Money. Na, aber da ist es natürlich Follow the Money und gute hier gute Recherchearbeit, ne? Vollständig aber, und so. Aber ja, aber das könnte dazu irgendwie, oder? Also, aber zur Verteidigung von der Katharina könnte man auch sagen, dass antidepressiver Hersteller und Hersteller von billigen Wein Feminismus erfunden haben. Und es würde auch stimmen. Also in Sachen cui bono. Also ein bisschen was schwingt schon mit, aber es ist halt eine einfache Heuristik zu verstehen, was gerade passiert. Zu verstehen, wer halt davon, ich weiß nicht, also einfach die Gruppe einzudämmen, wer denn davon profitieren könnte. Es muss nicht heißen, dass es gewillt ist oder gemacht ist, aber ja. Die Franzosen haben das runde Ding in das Eckige gemacht. Wer profitiert davon? Lasst mich nachdenken. Der Krise oder des Konflikts gefunden. Da könnte man natürlich allerhand Thesen aufstellen im Zusammenhang mit Corona. Ja, also welche Industrien haben profitiert? Das waren sehr unterschiedliche. Ich weiß nicht, ob ihr mal versucht habt, 2020 ein Puzzle zu kaufen. Mir ist es nicht geglückt, war alles ausverkauft. Aber Spaß beiseite, dahinter steckt natürlich meistens so die Annahme, Impfstoffhersteller würden hinter Corona stecken. Und man muss an der Stelle sagen, diese Cui Bono-Strategie ist eigentlich nichts anderes als der Versuch, eine Kausalität zu suggerieren, wo keine ist. Ja, nur weil jemand von etwas profitiert, heißt es noch lange nicht, dass er schuld daran ist. Wenn ich jetzt hier 5 Euro verliere und jemand das findet, dann heißt das nicht, jemand hat mich beklaut oder ist schuld daran, dass ich es verloren habe, sondern das heißt einfach, ich habe Pech gehabt und jemand. Das fand ich besonders schön, weil in dem Beispiel hast du nicht richtig aufgepasst, Katharina. Das heißt nicht, du hast Pech gehabt, das heißt, du hast auf dein eigenes Eigentum nicht richtig aufgepasst. Das kann man nicht richtig übertragen auf solche Dinge, wo die allermeisten Menschen überhaupt gar keinen Einfluss drauf haben. Und wo ihr auch nicht wollt, dass die Leute irgendeinen Einfluss drauf haben, wo ihr wollt, dass die einfach nur die Fehler ausführen, die sie bekommen, weil ansonsten alle sterben. Na, also es ist nicht gerade ein passendes Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber fand ich niedlich, dass sich das so rausgesucht hat. Nicht 5 Euro verdiene, habe ich, wenn ich 5 Euro verliere, habe ich einfach Pech gehabt, ja. Einfach Pech gehabt. Jemand anders hat Glück gehabt. Was außerdem charakteristisch ist, ist, sag ich mal, eine bestimmte Form von Feindbildern, denen wir im verschwörungsideologischen Milieu immer wieder über den Weg laufen. Und um nochmal deutlich zu machen, was... Alte Männer, weiße Männer, kleine Männer, große Männer. Heterosexuelle. Homosexuelle, teilweise auch. Aber arabische Männer nicht, glaube ich. Muslimische Männer, glaube ich, nicht. Trans-Personen, die nicht Social Justice-mäßig unterwegs sind. Palästinenser, die nicht sagen, man soll gewisse Leute ins Meer treiben. Haben wir ja gerade wieder auf Twitter gehabt, dass der Herr Mansour da ordentlich unter Feuer gekommen ist, dank Herrn Ohanwe. Übertreib es nicht, wir sind auf Twitch, ne? Nun ja. Ja, ja. Ist nicht so. Ich glaub, was ich damit meine, ist es vielleicht ganz hilfreich, sich anzuschauen, wie denn eigentlich die wissenschaftliche Definition einer Verschwörungserzählung aussieht. Die lautet nämlich wie folgt. Okay, die wissenschaftliche Definition, oha. Seid ihr wissenschaftlich, Leute? Eine Verschwörungserzählung ist eine Annahme darüber, dass als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen, so wie Politiker, ne? Die werden nur als mächtig gelesen. Die sind eigentlich gar nicht mächtig. No. Oder eine Gruppe von Menschen wichtige Ereignisse in der Welt beeinflussen wird und damit der Bevölkerung gezielt schaden. Ja. Aber sagen denn das alle Leute, dass das alles gezielt ist? Ja, auch nicht unbedingt. Ja, das hat ja auch zwei Seiten. Warte, aber guck mal, während sie diese über ihre Ziele im Dunkeln lassen, damit ist auch der Great Reset auch keine Verschwörungstheorie. Genau, keine Verschwörungstheorie, ja. Stimmt. Wir haben eine Webseite und ein Buch geschrieben und von daher Ja, aber es ist ja in der Öffentlichkeit. Also wenn es ja in der Öffentlichkeit ist, du musst nur dann deinen verrückten Spinnerblog aufmachen, das da reinposten, ist, dann bist du kein Verschwörer mehr. Easy. Also. Ja, das ist aber auch so eine breite Definition, da könnte man jetzt auch direkt mit dem Patriarchat um die Ecke kommen. Hm. Als mächtig. Du, das sind ja immer nur Geschichten darüber, ne? Das hat sich eben. Hat der Eingriff der CIA zum Sturz des Schah, hat er irgendwie geschadet oder nicht den Leuten im Iran? Kann man so nicht ausrechnen wahrscheinlich, ne? In Hinrichtungen oder so. Wichtige Ereignisse. Ja genau, die Annahme fällt ja dann weg, wenn es sich bewahrheitet, wie beim Great Reset. Das ist dann im Prinzip dann eher eine Verschwörung, ne? Statt eine Verschwörungserzählung. Ja, das ist ja wieder, was ich die ganze Anfang schon gesagt habe. Die haben ja immer ihren Code, damit sie wissenschaftlich, ne, wie das da ja auch, sehr wissenschaftlich, deswegen ist es auch eine Verschwörungserzählung und keine Verschwörungstheorie. Ja, weil sonst wäre es ja nicht wissenschaftlich. Eine Verschwörungserzählung ist eine Annahme darüber, dass als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen oder eine Gruppe von Menschen wichtige Ereignisse in der Welt beeinflussen und damit der Bevölkerung gezielt schaden, während sie diese über ihre Ziele im Dunkeln lassen. Das heißt, schaut man sich diese Definition an, wird recht schnell klar, naja, da geht es nicht darum, dass jemand aus Zufall Mist baut, irgendwie Unfall in einer Chemieanlage, Menschen kommen zu Schade, es war aber keine Absicht, sondern da werden wirklich ja Feindbilder aufgebaut von bösartigen Menschen, die gezielt anderen schaden wollen und sich deshalb im Geheimen verabreden. Und das hat eine wichtige Funktion. Zum Beispiel, die hat noch nie von Heroinkartellen gehört oder so, ne? Oder von Drogenringen oder so, oder von Lebensmittelskandalen oder. Ja, ich kann mir gut vorstellen, was sie sagen würde, wenn man sie damit konfrontiert, dann würde sie sagen, naja, das ist ja keine Verschwörungserzählung, das ist ja einfach nur eine Tatsache. Wir reden ja hier davon, dass die Leute irgendwas glauben, was nicht stimmt, aber können natürlich nicht dann erklären, wie jetzt die Leute den Unterschied rausfiltern sollen. Die richtige Meinung läuft halt bei ARD und ZDF. Böse erschaffe, kann ich mich selbst natürlich im Rahmen dieser Geschichte als Gegenspieler aufwerten. Ja, ich bin automatisch der absolut Gute. QAnon-Anhänger. Ja, Q-Feminismus-Anhänger. Würde ja echt ihre Seite auch nie machen. Nie. Q-Social Justice. Das ist auch gar nicht deren Standardtaktik, die anderen in die rechte Ecke zu stellen. Nee, gar nicht. Die sagen, können wir über deine Vorschläge vielleicht erstmal sprechen, bevor du sie umsetzt. AfDP und. Ja, also dass gezielt geschadet wird, das kommt ja auch zu Hause eher von denen. Libertärer Faschismus und was weiß ich, was alles. Patriarchat oder so. Ja, das Patriarchat unterdrückt doch die queeren Menschen, damit, ich weiß nicht mehr genau, was das Ziel war, aber irgendwas schadet angeblich. Ja. Und, Ziele darüber bleiben im Geheimen, ja. Die meinen, Kinder zu befreien oder vor dem Tod zu retten, ja, sehen sich eben als Helden. Ja, wie war es nochmal mit Corona, Katharina? Ganz was anderes, ne? Und oft wird in der Diskussion über Verschwörungsideologien auch einiges durcheinander gebracht. Da heißt es schnell so, naja, es sind einfache Feindbilder und deshalb sind Verschwörungserzählungen so eine Art einfachere Version der Realität. So nach dem Motto, den Leuten ist die Realität zu komplex, also flüchten sie sich in Verschwörungserzählungen. Das, was ihr hier seht, ist so ein recht bekannter Chart aus dem Netz. Das ist ein einfaches Feindbild, das wir da gerade sehen. Ein einfaches Feindbild. Super einfach, ne? Hat jemand Würfel dabei und Pöppel? Ich glaube, das kann man so wie Snakes und Ladders spielen. Einfaches Feindbild. Ja, sieht aus wie diese Netzwerkkarten, die wir auch immer bei der Republika sehen. Von diesem Luca Hammer oder wie der hieß. Ja, und jetzt überleg dir doch mal, die Person, die das Bild erstellt hat, die macht es dann ein paar Jahre und tut so Bilder erstellen von verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. Und irgendwann kommt sie dann in die richtige Netzwerkanalyse von der komplexen Systemtheorie, wird akademisch und tut vielleicht nochmal ein Studium aufgreifen, weil sie tatsächlich dann auf der anderen Seite wieder durchgestoßen sind. sozusagen eine Weile lang im Blinden fischen und dann solche Karten machen und dann lernen, wie man richtige Netzwerkkarten macht und das den tatsächlichen Einfluss abmessen kann. So, das muss doch nicht immer im Bösen und im Katastrophalen enden. Das ist doch genauso ein kognitiver Bias, dass es immer zu was Negativen führt. Vielleicht lernt die Person dann tatsächlich am Ende was über Netzwerkanalyse selber, was ein eigener wissenschaftlicher Zweig ist. Also, ja. Der mal so alle möglichen Thesen zu QAnon versucht, auf einem Blatt Papier zu sammeln. Jetzt muss man sagen, das Ding ist auch schon ein bisschen älter. Mittlerweile ist noch einiges passiert. Ja, und wer verstehen will, warum Leute aus diesem Milieu glauben, dass der Vatikan, Lady Gaga, ein Möbelversandhaus, eine Pizzeria in Washington DC und Disney gemeinsame Sache gegen Donald Trump machen würden, ja, der findet irgendwo hier versteckt die Antwort. Oder überall auf Twitter. War das eine Frage? Also. Nö, ich hatte gesagt, er findet eine Antwort. Ich meine, also da die alle ziemlich offen gegen Trump agiert haben, dann ist das vielleicht keine Verschwörung, aber sie sind doch zumindest im gleichen Mainstream geschwommen. Wollt ihr mich verarschen? Ja, doch hier wieder, ne? Also, manche von diesen Sachen, also. Es gab halt diesen Jeffrey Epstein und den Clinton, der irgendwie auf seine Insel gefahren ist. Das ist eine Sache, wo ich vor Jahren schon von gehört habe. Und das ist dann sowas, wo sich solche Sachen dann drauf aufbauen, mit irgendwelchen Pizzerias und weiß ich nicht was. Und auch hier, wir haben noch keine einzige Seite aus diesem Notizbuch gesehen. Warum? Cui bono? Ja, dem einfachen Weltbild, Bono. Ja, wahrscheinlich. Naja, komm, das englische Königshaus hat doch anscheinend Seiten aus dem Buch gesehen. Die haben doch die Konsequenzen gezogen. Also möchte ich nicht wissen. Ich finde, die Welt hätte ein Recht darauf, dieses Notizbuch von der Maxwell zu sehen. Ja, aber ich meine halt, also viele von den Sachen haben halt irgendwo einen wahren Kern. Na klar, dass man sich durch Sachen spinnen kann, ist die andere Frage. Genauso wie irgendwelche Pay Gaps. Kannst du auch errechnen mit Mathematik. Aber die Frage, wieso, warum, weshalb und was kann man daran ändern? Kann man überhaupt was daran ändern? Ist es ungerecht oder ist es einfach das Ergebnis von Entscheidungen? Das sind ja unterschiedliche Dinge. Und da gibt es dann die Ideologen, ne, Frau Nukun, die das dann auf die eine Art und Weise immer nur haben wollen. Und alles andere ist dann halt, ja, die wollen dann halt die böse Verschwörung dann haben. Und die Leute, die das dann anders argumentieren, deren besseres Argument gewinnt dann nicht, ja. Weil wir hier rumstehen und sagen, aber die Menschen leiden. Die Verbindung mit bösen Zielen ist doch auch irgendwie absolut üblich geworden mittlerweile. Was haben sie denn, den Reichsbürgern da jetzt alles unterstellt oder so? Oder unterstellen sie irgendwie jedem Dritten, dass er irgendwie rechts wäre oder sowas? Das ist ja eben gang und gäbe auf der anderen Seite. Das ist so komplex, das könnte man glatt studieren, wenn es nicht Nonsens wäre. Aber obwohl es so komplex ist, sind es doch wieder einfache Feindbilder, weil eben auf emotionaler Ebene die Sache recht klar ist. Es gibt die Guten, es gibt die Bösen, es gibt eigentlich auch nichts dazwischen. Das ist doch Satire, was die da machen. Ja, auf der Republika, ey. Gerade auf der Republika ist das so der beste Spruch überhaupt. Es gibt nichts dazwischen. Ja, genau. Es gibt die Republikaner wie euch und dann gibt es noch die Bösen und nichts dazwischen. Ich meine, ich weiß nicht, ob Kaspar Kast Zuschauer das wissen, aber auf der anderen Seite sitzen halt genau die Journalisten, die dann in ihre öffentlich-rechtlichen und auch privaten Schreibstuben und Sendestuben zurückgehen. Und euch die ganze Scheiße um die Ohren hauen, die ihr täglich in den Medien momentan lesen dürft. Der hören die zu. Das ist für die eine Fortbildung, eine Wissenserweiterung, was die da erzählen. Da müssen wir uns auch nicht wundern. Interessanten Befund in diesem Zusammenhang aus der wissenschaftlichen Forschung. Da hat man sich nämlich gefragt, so, naja, was sind das eigentlich für Menschen, die besonders anfällig sind für solche Verschwörungserzählungen? Und ein Befund war, Menschen mit einer hohen Verschwörungsmentalität geben in Studien eher an, sie würden selbst eine Verschwörung durchführen, wenn sie in einer Machtposition wären. Hierbei spricht man sozusagen von Projektion. Das heißt, man projiziert von dem, wie man. Ja, ja, anstatt inhaltlich irgendwas zu finden, kommt er mit zum Psychoscheiß um die Ecke. Immer da. Besser, ey. Sie wird es wahrscheinlich nicht zugeben, das ist der Unterschied. Man selbst agieren würde in einer Situation auf jemanden anderen. Wenn man das mal überträgt auf diverse Verschwörungserzählungen, muss man sagen, interessanter Befund, der deutlich von dem abweicht, eben auch, was wir in der Gesamtbevölkerung sehen. Aber auch plausibel macht, warum Menschen dann solche Horrorszenarien eher für plausibel halten. Jetzt würde ich echt gerne ein Deepfake von dem Video machen mit unseren Argumenten und unseren Ideen. Man müsste gar nicht viele Worte ändern, so ungefähr. Man könnte echt sagen, ja, die Woken, die wollen das hier immer so und so. Und du könntest die Notizen von dem Vortrag nehmen und mit ein bisschen Arbeit hast du einen eigenen zum den absolut konträren Standpunkt vertritt. So einfach ist das hier. Es ist auch wieder ein Niveau, also sie geht ja nicht in die Tiefe, sie kratzt ja absolut nur mit ihren Fingernägeln über die Tafel und quietscht ganz schrecklich, aber sie geht kein Stück in die Tiefe. Was kostet nochmal die Eintrittskarte da? 500 Euro oder so? Ja, die Eintrittskarten sind teuer, also die, ja, vor allem die für Leute, die es von ihrer Firma bezahlt bekommen. Ja, genau. Business muss man mehr bezahlen. Mit hinter den Kulissen Netzwerken und so, ne? Ich habe ja mal kurz was eingeschoben, und zwar ist das Center for Intersectional Justice, eine wunderbare Organisation in Berlin. Mit Sitz in Berlin, und die Chefin von denen ist eine gewisse Kimberly Crenshaw. Und Ebel und ich, wir waren damals da und haben uns die Kimberly Crenshaw angehört. Ja, das ist die sozusagen BLM, also Black Lives Matter, den ideologischen Grundboden gestiftet hat, damit die Bewegung überhaupt groß werden kann. Die hat den intersektionalen Feminismus erfunden, ja. Und könnt ihr auch bei uns auf dem Kanal Radikales Postmodernes Recht, da gibt es ein Video, das ist so ein Zusammenschnitt aus mehreren Sachen aus unseren Streams, und eine Geschichte davon ist die Crenshaw-Geschichte, und die haben hier auf ihrem Facebook-Kanal mal verteilt ein Video von Klagemauer TV. Also die Leute sind hier halt Intersectional Justice komplett in dem linksprogressiven Kram gefangen, und hier haben sie von Klagemauer TV so ein Video verteilt, das angeblich mit Impfungen in Afrika die schwarzen Kinder sterilisiert werden. Und das so nach dem Motto, wer ist privilegiert genug, um sich fortpflanzen zu dürfen, und das so voll für bare Münze genommen. Intersectional Justice. Ja, mit der Frau Reuk, die, glaube ich, auch schon mal bei der Republika gesprochen hatte. Auf jeden Fall ist die auch ziemlich rumgekommen bei diversen Öffentlich-Rechtlichen. Das ist die Chefin von dem Center for Intersectional Justice. Ja, eine gekonnte Ideologin. Also, das ist eine gute Ideologin, die weiß, wie man netzwerkt, wie man ein bisschen Flüsterkampagne macht, etc. pp. Also bin ich der Meinung. Also, ja. Braucht einen Schurken. Und zwar nicht irgendeinen Schurken, sondern jemanden mit Charisma, jemanden, der bekannt ist, jemanden, der reich ist, der mächtig ist, der alles weiß, der alles kontrolliert. Und ja, ich finde es auch schlimm, genau, ich wollte gerade sagen, ich finde es auch schlimm, wie die Medien in Deutschland mit Elon Musk umgehen, ganz schlimm. Ja, das war natürlich noch vor seiner Twitter-Übernahme, ne? Muss man auch dazu sagen. Ja, ja. Man denkt immer sehr stark auch so ein bisschen an Hollywood-Filme oder sogar Comic-Figuren, wenn man sich so Verschwörungserzählungen anschaut. Und kann ich was dafür, dass Soros aussieht wie der Imperator? Nee, ich kann nichts dafür. Unglaublich. Ein Beispiel. Es gibt zahlreiche Verschwörungserzählungen, die drehen sich so um Bill Gates. Habt ihr alle sicher schon mal von gehört, ist natürlich Unsinn. Aber was auffällig an diesen Narrativen ist, alle Theorien, die über Bill Gates irgendwie kursieren, sind Unsinn. Weggewischt. Zack. Was habe ich eben über Landowning gesagt und über Saatgut und ja, aber da gab es doch auch einen ewig langen Weltartikel sogar zu Bill Gates, wo die ganz mühselig aufgedröselt haben, wie stark der Einfluss von Bill Gates in der Corona-Krise war. Das sagen dann die einen, ja super, endlich macht mal einer was. Die Leute vom Staat haben nur Angst vor jemandem, der ein Budget halten kann, was ins Positive läuft. Und die anderen sagen, der hat mir zu viel Einfluss als Milliardär, aber sozusagen seinen groß weitreichenden Einfluss, den kann man glaube ich, nicht ohne dumm zu erscheinen oder ungebildet richtig leugnen. Also ist ein Global Player, der seit Jahrzehnten Stiftungen am Laufen hat, die überall gut vernetzt sind. Also ich meine, Charisma und dann so Leute wie, stell ich mal Leute wie Soros vor, Gates, Schwab, welches Charisma meint sie genau? Ja, Unsinn ist aber halt ein wissenschaftlicher Fachterminus. Das bin nur zu doof dazu, den zu verstehen. An falsche Sachen zu glauben, an ihre Gemeinde oder nicht, so ein bisschen. Wir wissen alle, dass das jetzt Quatsch ist, was ich sage, aber wir glauben trotzdem alle dran. Ja, jemand hat im Chat eben schon gesagt, es erinnert ihn an Gottesdienst. Und ich glaube, diese Allegorie haben wir auch in unseren, wir haben, Jan, also wenn euch das hier Spaß macht, wenn ihr so krumm straft seid, dass euch das Spaß macht, wir haben jede Menge Republika-Streams noch auf unserem YouTube-Kanal rumfliegen. Da könnt ihr euch noch eine ganze Weile dran verlustieren und ja, fast jeder hat diesen Kirchencharakter. Genau, ist immer so eine Predigt. Ja, das stimmt. Innerhalb dieser Geschichten sowohl das Vermögen als auch der Einfluss von Bill Gates massiv übertrieben wird. Ja, also Fakt ist, er hat mit seiner Frau zusammen eine Stiftung gegründet. Fakt ist, diese Stiftung ist mit ganz schön viel Geld ausgestattet. Fakt ist aber auch, das Bruttoinlandsprodukt der USA oder der Europäischen Union übersteigt das um Weiten, was das Vermögen dieser Stiftung ist. Katharina, aber sorry, das ist einfach nur uninformiert. Bill Gates hat während der Corona-Phase mit seinen eigenen NGOs, die er aus dem Boden gestampft hat, über Nacht auch einen Haufen Regierungsgelder abkassiert, weil er ein Unternehmer ist und weiß, wie er Idioten Geld aus der Tasche nimmt. Und da stellt sich der Staat als ganz vorne an. Also sorry, einfach nur zu sagen, es gibt Länder, die sind größer wie ein Milliardär. Das ist eine Bullshit-Analyse, die nichts mit der Realität zu tun hat. Ja, aber was ist das auch schon wieder für eine Frage im Titel? Die kann man ja auch nur mit Nein beantworten. Ich bin ja nicht an allem schuld. Das ist doch eh so. Ja, und bei Blödsinn. Den Linken gibt es ja die Koch-Brüder, Koch Brothers. Ja, genau. Ja. Also das ist doch das Lustige. Also, ja, aber die verdienen ja weniger als ein Staat. Hallo, die verdienen weniger. Ja, und vor allem, ich meine, muss Bill Gates denn für das Gesundheitssystem aufkommen und die Raketen für die Panzer kaufen und Häuser bauen und was weiß ich alles? Muss er das alles mit seinem Geld? Wie viel bleibt dem Staat denn am Ende um irgendwas? Also, ich meine, bei uns bleibt offensichtlich viel Geld über. 200 Millionen für Demokratie leben, 80 Millionen für Werbekampagnen zur Impfung und Energie sparen. Also ein bisschen Geld bleibt über, aber das ist doch lächerlich gegen das, was so jemand in eine Kampagne stecken kann. Guckt euch einen Musk an, der mal eben 44 Milliarden auftreibt oder wie viel das waren, keine Ahnung. Ja. Also das ist doch Unsinn, dieser Vergleich, Milchmädchenrechnung. Ja, dass sich das alles so an Bill Gates aufhängt, liegt einfach daran, dass er der Typ ist, um den sich das alles marketingmäßig zentriert. Es ist ja nicht so, dass der Bill Gates die ganzen Sachen alleine machen würde. Der hat ja auch andere wohlhabende Leute, die ihn unterstützen in allem, was er tut. Er ist nur der Frontmann, der vorne steht für die ganzen Sachen. Ähnlich wie George Soros ja auch. Der zahlt das nicht alles aus eigener Tasche, was er so macht. Aber er ist halt so ein Symbol, um den sich alle Leute scharen. Und dabei muss man auch mal sagen, ihr habt es ja gerade schon mal gesagt mit den Koch Brothers, es gibt da sehr viele Leute, die sehr viel Einfluss machen. Und zwei Leute, über die überhaupt nie gesprochen wird, ist der Carlos Slim einerseits aus Mexiko, dann der Bernard Arnault aus Frankreich. Ne? Das sind auch zwei der reichsten Männer der Welt, beziehungsweise der Bernard Arnault ist mittlerweile der reichste Mann der Welt. Die haben auch massiven Einfluss über Medienkonzerne und über andere Kampagnen, aber über die redet gar keiner. Deswegen, Bill Gates ist auch so eine Art von Blitzableiter, womit ich ihn nicht entschuldigen will. Ja, und vor allem, egal welche Ideologie oder Nischenströmung du angehörst, es gibt irgendwelche reiche Freaks, die genau den Unfug finanzieren, den du toll findest. Also es ist wirklich so, es gibt, du kannst von ganz links bis nach ganz rechts und über die Mitte durch alle verschiedenen Richtungen, jeder bekommt irgendwo Geld, wenn er sich nur nicht blöd genug beim Antragstellen anstellen. Also da ist, weiß ich nicht, da würde ich nicht behaupten, dass irgendeine Seite wirklich besser finanziert ist wie die andere. Man kann sich streiten, ob das Personal besser ist, was das Geld erhält. Da sehe ich noch einen größten Punkt. Aber jede Seite hat genügend Koffer mit Geld, die abgerufen werden könnten, wenn man denn eine NGO gründet und fähig ist, eine zu leiten. Also auszugehen, diese Stiftung würde jetzt sozusagen die Welt kontrollieren. Relativ unplausibel. Aber dahinter steckt eine gewisse Logik. Und es lohnt sich wirklich bei verschwörungsideologischen Inhalten auf diese Überzeichnung zu achten. Man findet sie nämlich an allen möglichen Stellen. je mehr Macht man einem Akteur zuschreibt, umso plausibler erscheint natürlich auch die Geschichte, die drumherum gestrickt wird. Und das ist ein Grund, warum auffällig viele Superbösewichte in diesem Universum aus Verschwörungserzählungen ihr Unwesen treiben. Und ein weiteres Charakteristikum dieser sogenannten Superschurken ist... Ja, dann müssen wir noch nicht mehr Geld haben. Bei euch ist das auch dieses ganze Pantheon von Bösewichten. Hans-Georg Maaßen gehört immer mit dazu. Hier, Tichy. Na, alle möglichen... Mask, ja, genau. Geld, also es sind ziemlich alle Leute, die irgendwie konservativ sind und ja, und vor allen Dingen eurem Quatsch widersprechen halt. Ne? Gamer Geld. No, Mr. Woke, I expect you to die. Dass sie, ja, wie bei James Bond, unglaublich schlau sind. Also sie machen sich einen unglaublich cleveren Plan. Ne? Also man sieht diesen komplexen Chart, sogar der Vatikan und Lady Gaga werden eingebaut. Ja, irgendwelche Leute sagen irgendwas auf Twitter und ihr meint hinterher, das wäre dann damit Transmenschen umgebracht werden oder so. Ist auch ein Plan von den Leuten. Aber gleichzeitig sind sie auf irgendeiner Ebene auch ganz schön dämlich. Ja? Beispielsweise hinterlassen sie überall Spuren, in Reden wird ständig von der neuen Weltordnung gesprochen, ganz offen, obwohl man doch weiß, dass man ihnen so auf die Spur kommen könnte. Und ja, aber zum Beispiel auch jetzt mit der neuen Weltordnung. Also sorry, es ist halt auch nichts Neues, dass innerhalb der geopolitischen Szene die neue Weltordnung halt von einer unipolaren Welt spricht, in denen die USA eine Hegemonialstellung hat, bis dann sich mal Indien oder China bemüht, Herausforderer für den Obermufti zu sein. So. Wenn das dann weiter rausgetragen wird und mehr reingelesen wird, okay. Aber sozusagen die New World Order gibt es halt als Schlagwort in geopolitischen Kreisen. So. Wurde dann irgendwann nicht mehr verwendet. Man hat andere Sachen verwendet, weil halt dann andere Leute da was anderes reingelesen haben. Aber das war halt schon real. Also man hat es in diesen Reden verwendet, weil es einfach Konsens in der geopolitischen Szene war. Und jeder, der ins Thema eingelesen war, wusste, was damit gemeint ist. Ja, so. Und ich meine, die Konflikte gibt es ja immer wieder. Und dass sich da die Grenzen mal verschieben an verschiedener Stelle, hier auch, wo auch immer, ist ja auch egal. Es ist dann aber eben eine Veränderung der Ordnung der Welt. Und das als neue Ordnung oder neue Ordnung zu bezeichnen, ist ja auch irgendwie nicht abwegig, wenn man es... Die Leute kamen mit neuer Weltordnung an in geopolitischen Kreisen, nachdem die USA, nachdem die Sowjetunion kollabiert. Ja, wow, das liegt doch nahe. Das ist nicht mal mehr ein komischer, weit gefasster Begriff, der irgendwie weit weg ist oder so. Da muss man jetzt wirklich kein Superhirn sein, um das zu verstehen. Also. Ja, es gibt nur eine Bedeutung von so einem Begriff. Dieses Bild vom Superschurken, der eigentlich überwältigt wird. Erinnert mich immer so ein bisschen an Bond-Filme, die ich nicht so ganz geil fand, ehrlich gesagt. Ne? Also dann hat man den Showdown, dann kommt James Bond in das supergeheime Hauptquartier und eigentlich verliert der Bösewicht am Ende nur deshalb, weil er sich verquatscht. Ja, weil er 10 Minuten lang ausbreitet, was eigentlich sein Plan wäre und in dieser Zeit kann er... And you will be happy. Also gerade James Bond-Filme zeigen ja insbesondere das Feindbild Russland, so, ne? Oder? Also die Gegner sind ja meistens irgendwie mit Akzent entsprechend versehen und so. Ja, eine Geschichte drumherum. Das ist auch Deutsch schon viel gewesen. Ja? Ja, ja. Das ist auch gut als Feindbild. Dann irgendwie überlistet werden. Wenn man sich mal anschaut, wie sozusagen in der verschwörungsideologischen Szene man glaubt, Superbösewichten auf die Spur zu kommen, stößt man immer wieder auf Erstaunliches. Da kommt man beispielsweise auch zu dem Ergebnis, dass diese Leute meinen, dass Superschurken sehr viel Wert auf Branding legen. Ne? Also man kennt das, so Illuminaten regieren angeblich die Welt, deshalb sieht man diverse Symbole an Häusern, auf irgendwelchen Geldscheinen und auf Symbolen und das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass eine große Verschwörung hier am Werk sein muss. Nee, die regieren nicht die Welt. Das ist ein Bild, das habe ich gefunden in einem einschlägigen Forum. Da hat ein Nutzer ein Bild gefunden von Google Earth hat da mal reingezoomt in Washington DC und hat erkannt mit Schrecken, dass dieser Teil des Straßennetzes so aussieht, als wäre das ein Pentagramm. Oh, sehr relevant, oder? Ja, ist ja auch. Ich würde nur sagen, sie regieren nicht die Welt, sondern sie haben die Macht eben dann teilweise. Und das ist auch ein Unterschied. Sie sucht halt, das ist ja auch das übliche Muster, man sucht sich halt die abwegigsten Sachen raus und über die kann man sich dann auf so einer Bühne halt lustig machen, kann sagen, guck mal, wie doof, der glaubt wirklich das und das, haha. Ja. Alle klatschen. Ja. Ja, und die Sache mit der Anordnung der Städte, der Stadt, das ist doch auch so gemacht worden. Das ist schon Absicht. Das ist nicht nur gefunden worden, das haben die auch so gemacht mit Absicht. Ne? Das weiß man eigentlich heute. Die darf sich niemals so den Straßenplan von Karlsruhe angucken, das kriegt die einen Schreck. Womöglich. Ja, Architektur mit irgendwelchen Symboliken und so, ja, kann sein. Aber mich erinnert das so an, ja, was wollen die Wookies auf Endor? Das ist so wirklich dieses Ding schon wieder. Also, das ist so ein kompletter Non Sequitur eigentlich. Also. Ja, ich weiß nicht, nur wenn, verstehe ich es nicht ganz, aber wenn ich sag nur mal, wenn ich die Straßen gestalten darf oder so, die Straßenführung, dann habe ich doch keine Macht dadurch. Und demonstriere die auch nicht damit. Das ist irgendwie Blödsinn. Ja, aber vor allem, es ist aber halt auch die Rache der Nerds. Junge, du bist ein Architekt, du planst irgendeine Stadt, irgendwas Großes, du bringst irgendwo ein Gimmick unter, was du kennst und was du dann, du dich mit deinen alten Kumpels von der Schule triffst und einen säufst, zeigst du denen, guck mal, auf dem Dollarschein, da ist eine kleine Eule da hinten am Eck dran. Super, wow. So. Aber ja, das ging ja schon ein bisschen weiter, glaube ich schon, dass die auch so ein bisschen ideologisch mit ihren Zeichen und so weiter waren. Nur wie bösartig das war, das sagt das eben nicht aus, ne? Ja, eben. Also, aber diese Ideen, Siegel zu hinterlassen, das ist ein Zeichen, was dir gewidmet ist und wo du deine Macht ausstrahlen kannst, bla bla bla, dich verewigen auf irgendwas. Meine Güte, das ist doch nicht weit weg. Also, ich nenne es die Rache der Nerds. Also so ein Zeichen von jemandem, der ganz oben ist, der viel lange und hart gearbeitet hat, um in der Hierarchie aufzusteigen und der dann seine persönliche Note dort irgendwo hinterlässt. Also. Ja. Ja, und fragt in diesem Forum, was steckt dahinter? Zufall oder hat hier Satan die Finger im Spiel? Die Antworten auf diese Frage im Forum sind durchaus interessant. Da kommt zuerst, da fehlt eine Linie, also von daher würde ich sagen eher Zufall. Daraufhin kommt aber die Antwort, kann auch sein, dass die Linie absichtlich nicht gemacht wurde, damit es nicht so offensichtlich ist. Und das ist wieder etwas, was sehr typisch ist für die verschwörungsideologische Szene. Man sucht nach Mustern, wo keine sind. Ja, man interpretiert Symbole als... Ja, willst du so mir erzählen, dass gerade da kein Muster ist, Katharina? Ja, und genau das Lustige, sie sieht jetzt da gerade ein Muster mit diesen Leuten und dem anderen Kram, von dem sie gerade erzählt hat, mit Corona und irgendwelchem Zeug. Ich fordere übrigens die Menschen im Chat nicht auf, ihr irgendwas in die Hände zu photoshoppen. Das ist nicht. Mach da mal den Mauszeiger weg, damit die Leute ein ordentliches Screenshot machen. Die sehen man nicht. Aber das mit den Mustern reinlesen, okay. Das nennt Michael Shermer Patronicity, also die Fähigkeit, eben Muster zu erkennen. Und es ist halt ein ganz altes biologisches Grundkonzept in unserem Gehirn, Muster zu erkennen und daraus also Schlüsse zu ziehen. Und manche Menschen haben das viel, viel stärker. Man nennt die dann auch Schizophrene, die können überall Muster reininterpretieren. Und manche haben das weniger, das sind dann Schizoide. Und manche haben es noch ein bisschen weniger und die können dann eine gute Story draus backen und müssen nicht zum Psychiater gehen. Und dann gibt es welche, die können sich das gar nicht vorstellen. Das sind dann die NPCs. Aber diese Muster, die gibt es halt schon. Also, die denken nur in Schwarz-Weiß oder so. Mustererkennung haben wir auf Hyperdrive, auf Lowdrive, auf mittlerer Ebene. Also ja. Als Branding eines Bösewichtes, anstatt zu sagen, diese Symbole sind halt eben weit verbreitet. Ja, und es gibt auch dazu wieder eine interessante wissenschaftliche Untersuchung. Da hat man eine Gruppe von Menschen genommen und hat festgestellt, wenn wir der Gruppe mit hoher Verschwörungsmentalität Bilder zeigen, auf denen nur Pixelsalat zu sehen ist und ihnen erklären, in einigen dieser Bilder sind irgendwelche Formen versteckt. Kannst du erkennen, in welchen davon? Dann hat man in der Gruppe mit hoher Verschwörungsmentalität viel mehr Antworten bekommen. So, ja, hier und hier ist noch ein Bild versteckt. Moment das mal, Frau heißt, Nutzung. Ja, Sie da gerade eine Suggestivfrage gestellt an die Probanden dieser Studie? Haben ja, Sie die dazu aufgefordert, da was zu sehen, Frau Nutzung? Und das Lustige ist, der gesamte Aktienmarkt basiert auf diesem Konstrukt, dass die Leute was reininterpretieren, was nicht da ist. Profis, die das Handwerk richtig gelernt haben und den Leuten Geld abnehmen, die es nicht richtig gelernt haben und dann Geld reindonnern, während sie nichts gesehen haben. Der Aktienmarkt. Also, ich denke an diesen Screenshot mit dem Typen aus der Regionalzeitung, der vor dieser 187 steht und sagt, das heißt irgendwie Adolf-Hitler-Gemeinschaft. Ja, genau. Also klar kann man überall was draus machen und man kann in einem Werbespot irgendwie ein Hamburger Kennzeichen sehen und sagen, oh mein Gott, ja, das ist ganz klar irgendwie eine Verschwörung. Oh, verdammt. Man hat wirklich innerhalb dieses Mindsets auch, ja, sprichwörtlich wirklich diese Eigenschaft, dass man Muster sieht, wo keine sind. Und das ist halt auch wieder etwas, das zusammenhängt mit so Aussagen, die man immer wieder hört in der verschwörungsideologischen Szene, so connect the dots, do your research. Ja, habe ich mich sofort erinnert an diese Republik 21-Veranstaltung von vor ein paar Wochen, wo da die ehemalige Familienministerin Frau Schröder gesagt hat, es ist eine kleine Gruppe, die die Medien kontrolliert und so schlaue Leute wie Frau Nuku und alle möglichen anderen Leute, ich weiß nicht, ob sie es jetzt direkt war, aber halt eben alle möglichen Leute, die so drauf sind wie sie, auch gerufen haben, wacht auf und educated euch mal. Das ist ja ein Code. Und Sie haben der Schröder echt Antisemitismus unterstellt? Ja, wisst ihr nicht mehr? Oh, ich habe stressige Wochen im Moment in der Arbeit. Vielleicht habe ich das irgendwie... Aber ausgiebig auch drüber gesprochen. Ja. Ja, vor allem dieses Educate Yourself, das ist ja auch sehr perfide, weil die Menschen haben Konfirmationsbias. Dann hast du eine Aussage, die du als wahr betrachtest, recherchierst nur in die eine Richtung und boom. Ja, und dein Weltbild ändert sich ein bisschen. Also, es kommt ja aber auch darauf an, was du überhaupt zum Recherchieren hast. Und wenn du einer von diesen Leuten bist, die schon auf dem Trip sind, auf den sie uns gerade schicken möchte, dann sagst du ja, oh, ich kann das eigentlich nur aus Sachen holen wie ARD, ZDF, vielleicht noch die ein oder andere renommierte Zeitung wie die Zeit oder die Süddeutsche oder so. Aber Bild und Welt sind ja für die hier schon. Wir haben ja diesen schönen Artikel gelesen aus dem den Brandbrief des Volksverpetzer-Verfassers im letzten Stream, wo er so ausgerastet ist und sagt, die Mainstream-Medien sind inzwischen schon ein Teil der ganzen bösen Maschine und so, die diese Ideologien, diese Verschwörungen verteilt und so. Ich weiß, irgendwann langsam nicht mehr, wo oben und unten ist. Er hat dieselbe Masche drauf, dass er irgendwelche Behauptungen aufstellt über das, was eben von den anderen behauptet würde, die aber nicht stimmen, und dann argumentiert er dagegen. Ja, das ist natürlich irgendwie Schattenboxen. Ne? Da bleibt man sich auf bei. Kein Wunder. Naja, dass Leute dann mit einer Google-Recherche in Anführungsstrichen zu ganz anderen Erkenntnissen kommen als man selbst, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sie die Umgebung einfach auch anders wahrnehmen, dass sie Fakten anders interpretieren und dass sie eher bereit sind, Zusammenhänge zu sehen, wo objektiv gesehen gar keine da sind. Was außerdem auffällig ist, ist, dass Verschwörungsideologen eigentlich immer noch eine Schippe drauflegen. Ja, es reicht nicht einfach nur gegen Migration zu sein. Nein, es droht sofort der Untergang des Abendlandes, wenn wir uns jetzt rechtsextreme Verschwörungserzählungen anschauen. In Bezug auf Impfungen ist es nicht so, dass irgendwas kritisiert wird. Nein, aber jetzt halt mal. Könnt ihr dann bitte die komplette Presseberichterstattung über die AfD umschreiben? Als ich das erste Mal auf einer AfD-Veranstaltung war, dachte ich mir so, davor haben wir jetzt Angst, das sieht alles ein bisschen inkompetent und stümperhaft aus. Ich habe das mit viel Liebe gesagt, aber das war mein erster Eindruck auf einer ordentlichen AfD-Veranstaltung im Bundestag, wo ich eingeladen worden bin, mit dem Chris zusammen, also den Affen. Und aber das Ding ist, diese Angstrhetorik, das hast du in jeder Ecke, egal welche politische Richtung, du hast immer einen, der daraus dann ein Endzeitszenario macht. Sei es die Umvolkung, sei es, dass die AfD die Macht ergreift und wir nach was weiß ich wie viele Jahre zurückversetzt werden, etc. pp. Das hat wirklich jede Seite und es ist einfach nur eine nervige Eigenart von Menschen, die Sachen nicht ganz fertig zu denken. weil man einfach ins Katastrophendenken abrutscht, wenn man zu lange nachdenkt. Schreib es auf, guck es dir später an, ist es Unsinn, vergess es. Ja, das ist auch ein gutes Beispiel, was du gerade genannt hast, Abel, weil die Frau Nukun war ja jetzt gerade am Sonntag beim Presseclub, wo es jetzt um die Reichsbürger-Razzia ging. Und ich weiß nicht, ob sie das gesagt hat, aber jemand von den Leuten, die da anwesend waren, hat auf jeden Fall genau auf diese Veranstaltung verwiesen und gemeint, dass ja die AfD sich mit irgendwelchen rechten Medienleuten getroffen hätte, schon mehrfach. Und das erste Mal war ja genau diese Geschichte, wo wir dabei waren. Und ja, was hat man da erlebt? Da hat man erlebt, wie der Herr Höcker von der Kanzlei den Leuten gesagt hat, dass die eigentlich nicht so eine gute Arbeit machen und da mal ein bisschen medienethisch irgendwie zulegen müssten und denen dann einen Vortrag darüber gehalten, wie das halt vonstatten geht. Und dann war da noch der Imad Karim und der hat eben von PI News erstmal erzählt, dass er seine Seite bescheuert findet und die Werbung, die da geschaltet wird, total furchtbar findet. Na, ja, und jetzt sitzen die Noko und die Leute da und sagen, ja, das ist alles hier, die machen da irgendwie Veranstaltungen und das ist alles, die glauben an dasselbe und meinen alle dasselbe. Und in der Presse ist rumgegangen, dass die AfD die alternativen Medien gleichschaltet und auf der Veranstaltung war ein Typ, der dir erzählt hat, wenn du einen Blogpost postest, musst du, wenn du ein Bild verwendest, von dem Bild die Rechte besitzen. Wow! Ja. Das ist jetzt der Großangriff auf die Demokratie, vor dem wir uns alle verschütteln müssen. Wow. Ja, es war wirklich, es war echt peinlich. Aber das sind die Experten hier, ne? Die haben die Nokon eingeladen, weil sie eine Expertin ist. Und es war auch so lustig, hinterher hat der Presseclub, Leute haben sich halt beschwert, dass sie nicht den Tichy einfach mal einladen. Und der Presseclub hat gesagt, seit wann laden wir Politiker ein? Und also der Tichy war noch nie Politiker, aber sie hier war ja Politiker, das ist ja gerade der Witz. Sie war ja Politikerin. Sie war ja bei der Piratenpartei Politikerin. Und der nächste Punkt, Angstrhetorik. Wenn es eine Bewegung gibt in Deutschland, die ganz dringend ihre Angstrhetorik runterschrauben muss, dann ist es die Klimabewegung der Grünen, der Ökomarxisten, der Melonen, die außen grün und innen rot sind. Sorry, aber. Das ist auch wahr. Ganz viel von dem Zeug, genau gerade in diesem Punkt, genau Klimasekte, also. 100%. Also. Und dazu noch ein kleiner Finger. Ja, die Welt geht sofort unter. Genau, das kannst du da genauso sagen. Ja, es wird die ganze Wokeblase so ein bisschen, ne? Sofort unter. Und da gibt es noch einen Fingerwink. Die Zukunft ist verloren, heute ist schlecht und ich bin schlecht. Das sind drei Standpunkte, die man vertritt, wenn man in eine Depression abrutscht. An diesen drei Gedanken, an diesen Memes, an diesen Ansätzen kann man feststellen, dass man in eine Depression rutscht. Und wenn du einer politischen Richtung angehörst, die Angstrhetorik hat, mitten im Endzeit-Szenario, hast du da schon mal einen Haken abgehakt, der dich psychisch etwas labiler erscheinen lässt, wie du es normal wärst. Das heißt, sowas hat auch wirklich einen gesellschaftlichen Schaden, den es anrichtet. Nicht nur irgendwie im Politischen, dass die Leute dummes Zeug reden, sondern wortwörtlich für die Person, die daran glaubt. Also, da wäre ich froh, wenn man das abbauen könnte, aber da wird man am ehesten bei den Grünen abbauen. Einen heißen Luftgenerator und damit dann heizen oder so. Das wird gleich von der Todesspritze gesprochen oder von Bevölkerungsreduktion. Das heißt, wir haben es immer mit sehr drastischen Geschichten eines vermeintlichen Weltuntergangs, kann man schon fast sagen, zu tun. Ja, das ist nicht und so aus der Ränder, oder nicht? Ja, so aus der Ränder-Thematiken, natürlich gibt es wirklich aus bis dahin. Ja, es gibt auf jeden Fall schon Leute, aber es gibt natürlich, an der Stelle macht sie halt auch wieder das, es gibt diverse Leute, die einfach nur Angst um sich selber halt haben, natürlich, dass sie eventuell nachteilige Dinge von irgendeiner Impfung haben könnten, auch wenn das jetzt die Mehrheit der Leute vielleicht nicht betrifft, weil irgendwelche Leute betrifft es ja, also die Nebenwirkung gibt es ja bei manchen Leuten. Und das wird hier alles vermengt mit, es ist halt immer Angstdruck und diese Klimasache, muss man ja auch dazu sagen, die wird ja bei der Republika auch ständig bespielt. Hier an der Seite sieht man ja auch irgendwie Katja Diehl, fix the cars, not the people, ist glaube ich auch irgendwie so ein Ding. Da Wolfgang Blau, Klimakrise, das lange, das ist ja auch Republika alles. Also Angstrhetorik kriegt da bei der Republika auch jede Menge um die Ohren. Und da lauern ja auch die Nazis überall, ne? Strategien der Neorechten hier, die Frau Strobel und Brockschmidt. Die haben wir ja auch gerade gesehen, den ganzen auch. Staatsstreich. Das ist ja auch Angstrhetorik gewesen. Der Lobo spricht da auch immer und andere Leute. Und vor allem das mit dem Staatsstreich. Grüne Politiker. Coup d'etat, A Practical Handbook von Edward N. Ludwig kennt, der weiß, dass die Gruppe das halt nicht geschafft hätte, weil da gibt es praktische Anleitungen dazu, wie man sowas macht. Also, ja. Natürlich auch wieder eine gewisse Funktion auf psychologischer Ebene. Und das erscheint auf den ersten Blick absurd. Studien haben festgestellt, dass Menschen, die in einer Kontrollverlustsituation sind, eher dazu neigen, an Verschwörungserzählungen zu glauben. Und Kontrollverlustsituation, das kann eine Pandemie sein, das kann aber tatsächlich auch der Jobverlust oder eine Trennung sein. Ja, so, oder eine und Pubertät bei einem 14-jährigen Mädchen, die verunsichert ist. Und dann kommen Leute mit Angstrhetorik und sagen, du bringst dich um, wenn du nicht diese Hormone nimmst. Du wirst dich irgendwann umbringen, wenn du nicht irgendwie diese Dinge und diese Dinge und diese Dinge machst. Aber Angstrhetorik kommt natürlich nur von rechts. Ne? Wenn ihr Angstrhetorik einsetzt, ist das ja gute Angstrhetorik, nehme ich an. Ne? Wenn ihr uns erzählt, dass wir alle irgendwie irgendwann keine Rente mehr haben werden, wenn wir nicht sofort mindestens, was weiß ich, wie viele Millionen Leute ins Land lassen, ohne genau hinzugucken oder so. Das ist keine Angstrhetorik. Ne? Neigen Menschen dazu, sich ein Hilfskonstrukt zu bauen. Einige greifen dann zu Verschwörungserzählungen. Und das wirkt auf den ersten Blick absurd, weil man denkt sich, naja, wenn du schon in einer Scheißsituation bist, warum willst du dann noch an dieses unglaubliche Horrorszenario glauben? Das sind doch keine blühenden Landschaften. Das beruhigt dich doch nicht. Aber auf abstrakter Ebene tut es das eben sehr wohl. Man hat nämlich erstens das Gefühl, es gibt einen Plan. Das ist besser als Chaos. Zweitens, man kennt diesen Plan. Man ist besser dran als andere. Und drittens, man kann Schuldige benennen, für das vielleicht auch, was einem passiert. Das heißt, diese Angstrhetorik kann in Kombination mit Verschwörungserzählungen zu einem Teufelskreis führen. Ja, also Menschen flüchten sich in Verschwörungserzählungen, weil sie die Sehnsucht nach einem Plan, nach Kontrolle haben über ihr Leben. Dann glauben sie an diesen Plan. Dieser Plan ja, macht... Vor allem noch gar nicht. Also es gibt bestimmt welche, die driften dann aber auch ziemlich weit ab in irgendwelche Kristallwelten oder sonst irgendwas. Es ist aber wahrscheinlich eher so, dass eine Person, die denen was Schlimmes widerfahren ist im Leben, die gemerkt haben, Moment mal, die Regeln funktionieren doch nicht so, wie es immer gesagt wurde. Oder vielleicht haben die eine wahre Verschwörung im Leben mitbekommen und haben gemerkt, Moment mal, wenn das auf der Ebene so laufen kann, warum soll das dann nicht auch auf einer anderen Ebene laufen? Stichwort Korruption im Europaparlament. Ja. Ich meine, wer hätte es gedacht? Ne, natürlich, Verschwörungen sind tagtäglich überall und nur jemand, der komplett daran glaubt, dass das System hundertprozentig und in jedem Fall für Gerechtigkeit sorgt, kann nicht mal bei so einer Erzählung hören und denken, okay, vielleicht ist da ein bisschen was Wahres dran. Oder ja, sowas könnte in der Realität passieren. Zynismus nennt man sowas vielleicht auch. Ja, oder zum Beispiel Leute, die DDR erlebt haben, ne? Ich wollte gerade sagen, als ich klein war, habe ich viel Science-Fiction gelesen. Da ging es natürlich auch immer um Dystopien. Und gerade diese Totalüberwachung, die ja damals eine Dystopie war. Und dann, wenn man dann damals in den 80ern oder so gesagt hat, ja, aber klar, haben die doch die Technik, um uns alle zu überwachen. Gläserner Bürger, Abhörgeschichten und solche Sachen. Damals war das ja auch oft in der Diskussion noch, als es nur Telefone gab. Ja. Und im Endeffekt, dann 20 Jahre später stellt sich raus, ja, das haben die auch gemacht, wenn wir uns angucken, was die NSA in Deutschland alles an Daten abgegriffen hat. Ja. Also es werden ja auch einfach Verschwörungstheorien wahr, auch einfach übers Leben hinweg. Ich meine, kurz nach Ausbruch des Vietnamkrieges wusste niemand, dass das im Golf von Tonkin eine Ente war. Ja. No. Und wenn das keiner in Betracht zieht, dann kommt das auch nicht raus. Eben. Ja. Und ich meine, eigentlich nennt man solche Leute investigative Journalisten. Ne? Dafür haben wir mal Leute gelobt, dass sie wie Wallraff, als er noch irgendwie klar ja, bei Kopf war, in die Kohlezeche gegangen ist und gesagt hat, wie läuft das denn da und wie gehen die Leute mit den Gastarbeitern um und so. Das war noch echter investigativer Journalismus. Das war nicht, ja danke Frau Baerbock, ich lese dann die Pressemeldung vor, wie es heute ist. Oder Frau Faeser oder Frau sonst wer. Ja, aber ich sehe das auch als ganz klar gezielte Kampagne, dass investigative gute Journalisten von richtigen Themen weggezogen werden und auf Pseudothemen gelenkt werden, dass sie da wirklich jeden Stein umdrehen, damit die sich vielleicht auch nicht um Korruption in Regierungen und in Unternehmen vielleicht kümmern. Ja, also das kann denen ja nur recht sein. Ne, jeder Wallraff, der sich darum ereifert, wie viele Bäume da gefällt werden für irgendwelche Kraftwerke oder sowas, der wird nicht irgendwelche Firmenkorruption aufdecken. Ne, jeder, der sich auf die Straße klebt, der wird nicht jemand anders kritisch hinterfragen. Ja. Nee, das ist ja, das gibt es heute schon von der Stange, weißt du? Identität als Konfektionsware. Ich bin jetzt Fridays for Future Queer-Revolutionär und alles, was ich dafür brauche, ist hier in dem Set drin. Haarfärbemittel, Klebstoff, alles. Ja, das ist ja wie der schöne Spruch, das Mutigste, was man in Deutschland sagen kann, ist Nazis raus. Ja? Das ist das Mutigste. Das ist das Allermutigste. Ja. Macht ihnen noch mehr Angst, also graben sie sich noch mehr ein. Und auch das ist ein Befund aus der Wissenschaft. Über eine lange Zeit fangen an, Menschen mehr Ängste zu entwickeln, wenn sie sich in solchen Milieus bewegen. Ja, du wirst halt auf Mustererkennung getrimmt, aber guck dir doch mal die Klimaleute an, die da am Rad drehen und einen halben psychotischen Zustand erreichen, wenn sie davon faseln, dass die Welt untergeht, weil sie wirklich geschluckt haben und nicht so helle sind und wirklich glauben, dass sie die letzte Generation sind. Auch wenn historisch gesehen Erderwärmung immer etwas Positives sind und wir derzeit eigentlich in der verkälteten Phase drin hocken. So, Grönland heißt Grönland, weil es früher mal grün war. So, aber gut. Ja, genau. Also wie gesagt, es gab ja auch auf der Republika solche Vorträge und da ist sie jetzt ja auch nicht hinterher dann noch reingegangen und hat denen gesagt, Schluss mit der Angstrhetorik und hat sich auf die Bühne gestellt und allen gesagt, nee, ihr braucht keine Angst haben, ihr steigert euch da nur was rein. Hat sie auch nicht gemacht und diese Einstellung finde ich auch sehr schön. Das ist auch wirklich so, ja, kirchenmäßig halt. Und als alter Mann habe ich auch schon ein paar Geschichten in der Richtung miterlebt. Ja? Also saurer Regen fällt mir da ein. Und Waldsterben ist ja sogar Waldsterben. Über deutsche Grenzen hinaus bekannter deutscher Begriff geworden, das Waldsterben. Genau wegen dieser Sache, weil wir uns das reingesteigert haben. Dabei bedeutet, im Endeffekt war das schon damals so, dass wir halt einfach scheiß Wald haben, der nur auf Kommerz ausgelegt ist. Und nicht drauf, dass das ein vernünftiger Wald ist. Gegen den Wald. Leute, geht in den Wald. Wenn ihr Untergangsfantasien habt, wenn ihr an Katastrophen denkt, geht einfach in den Wald, geht eine Stunde spazieren, macht die Kopfhörer aus, hört den Wald zu Kiez spazieren. Euch wird es besser gehen. Vertraut mir. Es ist aber fucking kalt draußen, Hebel. Ja, aber der Mensch ist ja robust gebaut. Und eine Weile frieren tut dein Dopaminspiegel höher erhöhen, wie wenn du Kokain nimmst. Das heißt, du solltest sogar im T-Shirt in den Wald. Das ist noch besser als Poppen. Und in Extremfällen, ja. Wenn Menschen überzeugt davon sind, ein großes Unheil droht, dann kann es natürlich auch sein, dass dieses eine Thema plötzlich anfängt, das komplette Leben zu bestimmen. Ja, und das, finde ich, passt überhaupt gar nicht zusammen. Realitätsflucht, warum ist das Realitätsflucht? Ich habe damals den ersten Pikachu habe ich auf dem Prater gekauft und dann ist das wie eine Besessenheit geworden. Jetzt besitze ich alle Sammelkarten und weil, ich meine, es gibt guck dir Jay Lenos Garage an oder sonst irgendwas. Ja, es gibt Spinner. Ja. Und Leute suchen sich Hobbys und manchmal artet das aus. Ja? Dieses Bild kannst du den Typen drauf shoppen, der hier seine Hand mit Asphalt da in der Ja, genau, hochhält. Der klebt sich dahinter ans Haus. Also, und auch, das fand ich auch so lustig an dieser sogenannten Reichsbürger-Putsch-Razzia da, dass sie gesagt haben, ja, sie haben da Vorräte gefunden. So. Dass nachdem wir ein halbes Jahr damit bombardiert worden sind oder ein Jahr schon fast, dass wir uns Vorräte anlegen sollen, weil der Russe kommt, wahlweise, die Welt untergeht, der Strom ausfällt oder sonst irgendwas ist. Oder und vor allem, guck mal, was machen denn Prepper? Die kaufen entweder in einem Online-Shop alles leer oder sie nehmen es wirklich ernst und lernen, wie man kocht, ohne dass man die normalen, üblichen Küchensachen hat. Das ist ja jetzt erstmal nicht schlecht, dass wenn jemand den Herd wieder zu schätzen weiß, weil er weiß, wie nervig es ist, ohne Herd zu kochen, würde ich behaupten. Würdest du gerne hinterher im Gefängnis auch die gut als Gefängniskoch durchgehen ersetzen oder so. Aber ich meine, guck mal, worauf bereiten die sich vor? Darauf, dass du keinen Strom mehr hast, Batterie. Du musst jetzt planen, dass du nicht den ganzen Tag an der Kiste hocken kannst und zocken kannst. Wow. Ich bin in den 80ern groß geworden. Damals gab es den sogenannten Kalten Krieg. Im Endeffekt hat man uns von morgens bis abends erzählt, eventuell bist du morgen nicht mehr da. das hatte man immer im Hinterkopf. Und genau diese Bilder da, genau das war damals Propagandamaterial im Endeffekt, das mir gesagt hat, sei bloß vorsichtig, die Bomben. Das heißt, dass die Prepper, die sind nur im Kalten Krieg stehen geblieben. Prepping ist sicher den meisten mittlerweile ein Begriff. Damit meint man, dass Menschen oder manchmal sogar ganze Familien sich zusammentun und sich für das Worst-Case-Szenario vorbereiten. Und damit meine ich nicht ein paar Liter Wasser einlagern und so Minimalvorrat Nahrungsmittel, wie Katastrophenschutzbehörden das empfehlen, sondern ich meine wirklich, dass man schaut, wie kann ich mir meinen eigenen Bunker bauen, kann ich an paramilitärischen Trainings teilnehmen, wie sieht's aus mit Survival im Wald und habe ich vielleicht ein abgelegenes Häuschen irgendwo gekauft, was ich entsprechend ausrüste, damit ich damit auch den Bürgerkrieg, den ich erwarte, überstehen kann. Das war jetzt der UNA-Bomber oder was, ja? Die Beschreibung. Survival im Wald. Und was ist daran schlimm zu verstehen, wie man im Wald überlebt und dann vielleicht wieder die Zivilisation etwas mehr zu schätzen weiß, weil man merkt, wie anstrengend es ist, wenn man selber tun muss im Wald. Überleben ist rechts. Überleben. Linke Menschen überleben nicht, ja, hallo. Und paramilitärisch, also ich sag's mal so, jede Bewegung, die einfach nur irgendwann obskur wird und nur noch wenige Leute anzieht, die werden irgendwann paramilitärisch, weil die Leute halt nicht so einen großen sozialen Kreis haben, was brauchen, was man miteinander macht. Und dann geht man halt im Wald trainieren. So. Und wenn man die Linken, mal die Rechten, also. Wenn man mal 50 Jahre zurückguckt, dann war das lebensnotwendig für deine Familie, dass du einen vernünftigen Vorrat hattest. In ländlichen Gebieten sogar, ja, überlebensnotwendig, dass du einen vernünftigen Vorrat hattest. Eingekochtes Gemüse, Kartoffeln, Äpfel eingelagert, alles Mögliche, damit du was zu fressen hattest im Winter. Ich meine, so lange ist das noch gar nicht her. Also da war Prepping sozusagen, ja, das war, da haben Hausfrauen ihre Zeit reingesteckt. Wenn es Kohl gab, ist der Kohl eingekocht worden, ist Sauerkraut gemacht worden. Ich meine, ich weiß überhaupt nicht, wo sie hin will. Wieder mal. Ja, die guten Menschen sind halt solidarisch. Die brauchen keine Vorräte. Die guten Menschen bestellen nur on time bei Lieferando, weil die sind solidarisch. Die haben solidarisch. Nur was zu Hause. Die vertrauen auf die Regierung, dass sie schon weiß, wer zu überleben hat. Du weißt ja auch nicht. Im Chat fragt da auch gerade jemand, ab wie viel Dosen Ravioli ist man Reichsbürger, ja? Du weißt es ja nicht. Da kaufst du dir drei Tütensuppen und daheim stellst du fest, eigentlich könntest du mal ein paramilitärisches Training machen. Oder Survival im Wald und zack. Aber E919 Nitro hat es genau richtig gesagt. Alles, was nicht vom Sozialismus abhängig ist, ist rechts. Punkt. Prepping ist rechts, weil es nicht abhängig ist. Easy. Ach so. Ja. Next. Ich habe übrigens im Bundestag diese Woche gelernt, dass wir Leuten die Waffe abgenommen haben und das war schwierig und wir müssen jetzt auch das Gesetz ändern, damit wir den Leuten die Waffen abnehmen können in Zukunft. Und wenn ihr das auch nicht versteht, dann seid ihr wohl. Also das Krasseste finde ich ja noch daran, dass jetzt wirklich die Forderung hochkommt, die AfD zu verbieten. Im Zusammenhang mit dieser Razzia. Ja, das habe ich allerdings im Bundestag jetzt noch nicht gehört. Aber ich habe schon von einigen politischen Darstellern gehört. Dann sind auf Schnauze und dann redet keiner mehr drüber, wie bei der NPD ja auch. Da redet auch keiner mehr drüber. Ja, vor allem, ich meine, bei der NPD haben sie es nicht geschafft. Wie viel Chance sehen wir also bei der AfD? Ja, zumal sie ja jetzt da auch V-Leute reinholen wollen. Ne? Also, das wird dann wieder genauso ein großer Spaß. Ja, und dann ist der Käse sowieso gegessen. Aber was ich so gehört habe, ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich schon wieder ein bisschen gestiegen, dass die Niedersachsen-Landtagswahl wiederholt wird, wegen der Aufstellungsversammlung von der AfD, weil sich da jetzt auch Leute von der AfD eingefunden haben, die dagegen Widerspruch eingelegt haben. Upsi. Und außerdem ist wohl ein Reporterteam von der Welt dran. Wir dürfen gespannt sein. Aber Demokratie. Ne? Wir sind diejenigen, die allen Leuten von der Demokratie was erzählen. Und interessant ist, dass in dieser Szene wirklich ein eigener Markt dafür entstanden ist. Das heißt, es gibt Kurse dafür, man kann sich auch Waffen teilweise der Republika ist, wenn Leute sich hinstellen und sagen, voll interessant, es gibt eine Nachfrage und es gibt Leute, die diese Nachfrage erfüllen. Als ich 10 war, war ich bei uns im Ort in der kleinen Veranstaltungshalle und da war Erich von Däniken. Ich glaube, da habe ich 12 Mark Eintritt dafür gezahlt. Das hat es noch nie gegeben, dass jemand Geld mit Esoterik oder irgendwelchen abwegigen Theorien verdient. Nein, Thunderfoot hat keinen Kanal, der voll mit dem Unsinn ist. Nein, Uri Geller. Uri Geller. nicht Nosferatu, wollte ich schon sagen. Nostradamus. es gibt Republika. So viele Beispiele. Republika. Tja. Ja, Republika. Oder Diversity Trainings und erkenne das Mann in deiner Tochter. Ja. Oder so. Weil sie illegale Sachen besorgen, wenn man meint, sich vor einem vermeintlichen Bürgerkrieg schützen zu müssen. Und was auffällig ist, sowohl bei den Angeboten als auch bei den Leuten, die online viel zu diesem Thema posten, ist, es ist sehr männlich dominiert. Und da fragt man sich natürlich, warum. Ja, auch da würde ich sagen, das ist Kirschenpflückerei. Da sucht sie sich genau die Themen dann raus, wo das vielleicht so sein soll. Aber liebe Katharina Nukun, erinnere dich mal zurück an die Netzfeministinnen. Das war, oder Netzfrauen oder irgendwie so hießen die. Das war mal so eine Facebook-Gruppe, die auch legendär dafür war, für den grünen Geschwurbelkram, der da gelaufen ist. Na, oder das, was ich hier gerade gezeigt habe von dem wunderbaren Center for Intersectional Justice, die ja und Lagermauer TV irgendwelche Sachen da verbreiten. Und die sind jetzt, glaube ich, auch nicht bekannt dafür, dass bei denen in ihrem Board sehr viele Männer sitzen. Ich glaube, die sind da in der absoluten Unterzahl. Es sind auch so Leute wie Kybra Gümüşay und sowas mit dabei. Eine illustre Gruppe an sehr progressiven Personen. Aber Bürgerkriegswarnungen gibt es von den Ökos auch, ne? Die sagen ja dann, wenn das irgendwie schlimmer wird mit der Erwärmung, dann würden da Bürgerkriege daraus entstehen. Oder ja, aber nicht Kriege bei uns sogar. Dann, ne? Sondern woanders. Bei uns ist ja alles in Ordnung. Ich finde aber doch alleine diese Fabulierung, das ist von Bürgerkriegen, finde ich doch ein bisschen hergeholt. Das sind doch innere Konflikte, die kann man ja auch nicht vorhersehen. Und auf der anderen Seite eine Vorbereitung gegenüber einem Bürgerkrieg. Okay, du kannst dich natürlich auch darauf vorbereiten, dass du vielleicht mehr Geld verdienst und dann schnell flüchten kannst. Aber du kannst dich natürlich auch auf den Kampf vorbereiten und an sich ist es ja auch nichts Verkehrtes. Nur weil du die Angst und größte Sorge deines Neben nicht verstehst, heißt es nicht, dass die unbegründet ist. Jeder hat was anderes, wovor er mega viel Schiss hat. So, ich, keine Ahnung. So, also. Lest doch einfach mal irgendein Buch über einen Bürgerkrieg, über einen random Bürgerkrieg. Du kriegst davor einfach Angst, wenn du weißt, was dort stattfindet. So, davor möchtest du dich vorbereiten. Das sind dann eher die Männer. Frauen tun sich eher vor, weiß ich nicht, dem Patriarchat fürchten. So. Und keine Kinder bekommen und keine hohen Jobs haben, die viel Geld abwerfen. Und was machen Frauen eigentlich? Ja, oder vor den bösen Männern, dem singular Bösen in der M&M's-Tüte oder wie war das nochmal? Eine davon ist schlecht. Etwas anderes ist auch noch auffällig. Bei manchen Leuten hat man fast das Gefühl, sie haben nicht nur Angst vor dieser Zukunft, sondern sie sehnen sie quasi herbei. Sozusagen als Erlösung vom Alltag. Vielleicht ist der nicht so geil. Ja? Vielleicht ist es bequemer, dann an der Stelle so eine Art Live-Rollenspiel zu machen und sich sozusagen aus dieser Realität zu flüchten. Also Apokalyptiker sind ja eher Katholiken, ne? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, Frau Nukun hat übrigens auf dem Bauernhof gelebt, ne? Und ist jetzt politische Influencerin. Also, ach, jetzt fällt mir auch wieder ein, wofür ich sie kenne, für diese Eröffnung bei der Republika, mit dem ich bin Katharina Nutz und ich komme aus einem Dorf in Polen, das liegt ganz nah bei Auschwitz. Ja, genau. Und diese Geschichte hatte nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, so ungefähr. Sie ist so eine Art Sophie Scholl, muss man wissen, ne? Ja, ich denke auch. Ich habe den Eindruck, dass ich dabei zusehe, wie sie ihre Karriere schmiedet, immer gut. Naja, klar, ich meine, ob du nochmal zur Predigt und zugespitzt muss man wirst. Sagen, ja, dass das natürlich auf psychologischer Ebene irgendwo nachvollziehbar ist. Ja, also nehmen wir mal an, jemand ist hochverschuldet. Wenn ich eh glaube, nächstes Jahr ist Bürgerkrieg, dann brauche ich ja gar nicht anzufangen, diese Schulden abzubezahlen. Das ist ja eh Quatsch. wenn ich glaube, dass eh alle sterben, brauche ich mir keinen Freundeskreis aufzubauen. Ich weiß ja nicht, wer überlebt. Ja, dann brauche ich auch nicht in die Schule gehen, ne? Zum Beispiel, ist das vielleicht ein Beispiel, Katharina? Ist das ein Beispiel, ne? Würde das passen? Goldstreik für Kremetädig. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber mich erinnern solche Geschichten ziemlich stark an Hollywood-Blockbuster, so Endzeit-Blockbuster. Meistens ist da irgendwie Max oder Matthew oder Paul, der vorher Buchhalter war, ein gewöhnliches Leben hatte. Nicht alles lief gut, seine Frau hat ihn verlassen, aber dann kommt der Doomsday und er zeigt sich als Beschützer, er zeigt sich als Retter. Er kann all diese Qualitäten, von denen er immer gehofft hat, sie allen zeigen zu können, die kommen jetzt aus ihm hervor und er bekommt jetzt endlich die Anerkennung, die ihm vielleicht schon immer zugestanden hat. What the fuck, das heißt, welchen Film hat die gesehen? Der böse, toxische Mann, der allen anderen hilft. Ne? Das ich meine, mir fällt Problem. Dann halt Mad Max ein, weil sie ja auch Max gesagt hat, aber wo ist das, was sie gerade beschrieben hat in Mad Max? Ja, vor allem, sie meint ja auch die Heldenreise, die typische, dass du deinen Held hast und der gammelt rum und ist unglücklich. Und dann passiert irgendwas und er wird plötzlich toll. Aber gerade diese dystopischen Sachen haben doch eben das normalerweise nicht. Die haben ambivalente Charaktere, die irgendwie mit ihrer Situation kämpfen. Und vielleicht hat sie noch keine Filme gesehen oder so. Zapping hat auch eine psychologische Ebene für einige Menschen. Das gibt einem das Gefühl, besonders zu sein. Wenn nicht schon jetzt, dann zumindest in der Zukunft. Und was? Das Problem ist... Was? Wir sind die letzte Generation. Ich preppe, damit ich dann, wenn es nichts mehr gibt, kann ich dann sagen, ich habe was oder was. Oder ist es nicht vielleicht, ich preppe, dass wenn es nichts mehr gibt, dass ich was zu fressen habe. Ich meine, weil ich Hunger haben könnte, nicht wegen meinem sozialen Status. Alter. Ist natürlich, wenn Menschen auch hier wieder in eine Spirale geraten. Ja, je mehr ich mich darauf fokussiere, den Bunker zu bauen und desto weniger ich meine Schulden abbezahle, desto größer ist der Schuldenberg und auch mein Bunker. Ja, und dann ist es vielleicht bequemer, mehr Zeit im Bunker zu verbringen, weil man weiß, wenn ich damit jetzt aufhöre, mit dieser Vision für meine Zukunft, dann muss ich mich ja mit... Aber jetzt mal ganz ehrlich, was glaubst du, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand ins Prepping kommt, Schulden hat und sagt, okay, die Welt geht ja eh unter, ich will die nicht abzahlen? Was glaubst du, was wahrscheinlicher ist? Dass er ideologisch, verschwörungstheoretisch indoktriniert wurde oder dass generell Schulden abzahlen nervig ist? Also wisst ihr, was ich meine? So, sorry, also als ich meine Wohnung gekauft habe, dann hätte ich dann auch gerne das ohne Schulden gemacht. Also ich finde es nervig. Also, hättest du mal gepreppt? Also, hätte ich mal gepreppt, also weißt du, ich es ist dann halt hättest so, du auch jetzt Survival-Erfahrung im Wald, paramilitärisches Training. Nimm doch einfach die einfachere Erklärung. Es nervt einfach, Schulden abzubauen. Die Leute suchen dann irgendwas, warum sie verkacken. Aber ja... Also ich habe hier mal wieder gelernt, dass es keinen Sinn macht, dass Rookies auf Endor sind. Das habe ich hier gelernt. Meiner realen Zukunft beschäftigen. Und die ist wahrscheinlich nicht rosig, weil wenn man die ganze Zeit Probleme prokrastiniert hat, sind sie davon ja offensichtlich nicht weggegangen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine oder andere hier schon mal so eine... Das ist auch ein perfektes Bild eigentlich von diesen ganzen Selectivists, ne? Die ganzen Leute, die ihr bei Twitter den ganzen Tag schreiben, so ihre Clique, ne? Das sind die Leute, die alles wegprokrastinieren. Ne? Wie oft haben wir da Leute, die Spenden sammeln, damit sie studieren gehen können, Spenden sammeln, damit sie ihre Miete bezahlen können und ihren wichtigen Aktivismus gleichzeitig noch irgendwie machen oder so? Die müssen auch die Welt retten. Die können auch, die können auch nicht beim Edeka irgendwie Kisten stapeln gehen oder so, weil das ist ja unter ihrer Würde als Weltenretter. Dann lieber die Ansprüche, die sie ja haben, die Gesellschaft mal ein bisschen erfüllen soll, mal an sich, weil sie ja so unglaublich tolle, diverse Menschen sind, dann mal hier drauf schaffen. Ne? Und wobei das ja schon fast wieder gut zum Weltverbesserer passt. Das eigene Leben liegt im Chaos und deswegen ändere ich jetzt mal die Welt und nicht mich. So. Hast wieder dein Zimmer nicht aufgeräumt. Ja, genau. Nein, aber ja, vor allem in Deutschland als Aktivist rumbetteln ist halt auch irgendwie armselig, weil du halt für alles irgendwie einen Topf hast. Ich meine, was war es, 40% oder 50% des Bundeshaushalts ist Soziales. Also die Hälfte des Staates, was dir der Staat wegnimmt von deinem Gehalt. Ja, aber die sagen ja dann, nee, Sibel, sie studieren jetzt nicht Kulturwissenschaften. Kulturmarxismus, was? ziemlich spezielle Diskussionssituation erlebt hat. Ja, also manchmal, wenn man gegenargumentiert bei jemandem, der an Verschwörungserzählungen glaubt, hat man das Gefühl, der blüht geradezu auf. Ja, der stört sich gar nicht daran, dass ich gegenargumentiere. Der hat das erwartet. Er fühlt sich geradezu wohl in einem Setting, wo alle widersprechen. Ja, wenn einer auf nichts eingeht, was du sagst, dann brauchst du auch nicht weiter reden. Das ist auch klar. Ja, was hat sie jetzt als Beispiel? Jetzt hat sie doch so einen Social Justice Warrior da, der irgendwie sein Star Wars-Leben irgendwie auf Bush, Trump überträgt, dieses Resist, ist doch hier gegen Trump gewesen. Ne? Ich meine nur, es gibt ja Leute, die argumentieren eben so, dass du immer auf alles, was an Gegenargumenten kommt, einfach ein anderes Argument bringen musst, weil der mit dem gar nichts zu tun hat und so. Also, sich einfach der. Ja, wenn Leute eine andere Ansicht auch haben, dann argumentieren sie natürlich auch dagegen. Das nennt man Gischgallop. Ja, hier wird ja aber auch wieder davon ausgegangen, dass das natürlich alles eine Masche ist. Aber es kann ja genauso gut auch sein, dass die Leute halt wirklich eine andere Ansicht haben und die vertreten. Aber ja, das ist ja auch der Fall. Zusammen. Nur wie gesagt, wenn du kannst ja nicht mehr gegen irgendwelchen anderen, die auf deine Antworten eingeht, dann kommst du nicht weiter. Das ist ja so. Wie passt das zusammen? Auch hier gibt es wieder wissenschaftliche Befunde. Also, wie passt das zusammen? War eine Suggestivfrage, die suggeriert, dass das zusammenpasst, aber es passt nicht zusammen. Was ist das? Menschen mit einem besonders stark ausgeprägten Bedürfnis nach Einzigartigkeit, ja, oder Menschen, die das vielleicht an anderer Stelle nicht gut befriedigt bekommen, scheinen. Pronomen say them. Ja, sie hat gerade Narzissmus gesagt, ohne Narzissmus auszusprechen. Und im Endeffekt ist das, guck dir die ganze Aktivisten-Clique an auf der Seite. Also, wenn das kein Narzissmus ist, weiß ich auch nicht. Bei vielen. Eher anfällig für Verschwörungserzählungen zu sein. Aus einem ganz einfachen Grund. Diese Geschichten geben einem ja das Gefühl, besonders zu sein. Es ist eine Heldengeschichte. Man kämpft gegen das Böse. Man ist einer der wenigen Auserwählten, die sich gegen die vermeintliche Lügenpresse oder was auch immer stellen. Warte, aber halt mal kurz an. Man will besonders sein, ja. Und die überwiegende Mehrheit der Autofahrer geben an, dass sie besser fahren wie der Durchschnitt. So, das ist auch so. Also zumindest auf mich tritt das zu. Du musst ja noch nicht mal mehr ins Narzisstische gehen. Du kannst ja ins ganz Allgemeine gehen. Und das ist ein generelles Bevölkerungsempfinden, dass ich toll bin. Also, und dass das jeder für sich sagt, dass ich toll bin. Also. Besonders. Und zum Besonderssein gehört natürlich auch dazu, dass nicht alle das erkennen. Und was natürlich auch in dem Zusammenhang eine Rolle spielen kann, ist Narzissmus. Ja, also bei Narzissmus gibt es Menschen, die halt eben ein besonders starkes Bedürfnis haben, auch diese Einzigartigkeit in der Umwelt gespiegelt zu bekommen. Schaut mich an, ich bin kein Mann mehr, ich bin eine Frau. Schaut mich an und bestätigt mir das alle. Ihr bestätigt mir das jetzt alle. Los, bestätigt es mir, oder ich sage dafür, dass ihr bald 2.500 Euro dafür zahlt, wenn ihr es mir nicht bestätigt. Wie kann man denn noch weiter in die Richtung gehen? Also wirklich, das ist so, ja, Projektor, hat sie ja selber gesagt. Nicht sehr reflektiert, genau. Und was ich halt auch grausam finde, ist, dass sie immer irgendwie nur, also die, man, als würden diese Leute Aktivismus oder die Kritik am Aktivismus, als wäre das alles nur auf so einer Bühne. Ich glaube, das ist halt auch Projektion, ja. Für sie ist das vor allem hier halt Schaulaufen. Aber es gibt halt Leute, denen liegen die Themen, um die es geht, wirklich am Herzen. Ja? Und das versteht sie gar nicht. Für die ist das alles nur Befriedigung von irgendwelchen Trieben. Typische Akademiker-Fehlinterpretation, würde ich mal sagen. Da wirken Verschwörungserzählungen besonders attraktiv. Und teilweise kann dieses Hauptsache gegen den Stromphänomen auch recht skurrile Auswüchse haben. Ja, also es gibt beispielsweise Fälle oder es gibt mehrere Studien, die zeigen, dass Anhänger von Verschwörungserzählungen teilweise sogar gegensätzliche Dinge gleichzeitig glauben. Na, also ein Beispiel, es gab eine Umfrage 2000. Ja, Frauen sind unterdrückt und Männer sind auch Frauen. Wie war's damit? Ja, und die hohle Erde kann doch in die flache Erde reinpassen? Ich weiß gar nicht, was die will. Eins, in der Hochphase von Corona, als wir noch teilweise zu Hause saßen, wurde gefragt, naja, welche Verschwörungserzählung halten Sie für plausibler? Und zum Überraschen der Wissenschaftlerin, die das durchgeführt hat, haben dann 9% der Befragten gesagt, dass sie gleichzeitig glauben, Corona sei eigentlich recht ungefährlich und das wird total übertrieben. Und gleichzeitig, Corona wäre geschaffen worden, um die Bevölkerung zu reduzieren. Was absolut nicht zusammenpasst. Und das Interessante ist, dass man nennt es ein Fat-Tail-Szenario und dass man im Risikomanagement mehr auf diese Szenarien achten sollte und den Durchschnitt, der in der Realität wirklich oft passiert, ignorieren sollte und sich eher auf extreme Szenarien konzentrieren sollte und auf die rüsten sollte. Laut Nicolas Taleb, der nur ein Milliardenvermögen im Optionenhandel an der Börse aufgebaut hat, und auch an der Subprime-Krise 2008 relativ reich geworden ist, plus Bestseller-Autor ist, der meint, dass man sich halt nur auf die extremen Szenarien konzentrieren soll und alles sonst ignorieren soll. Und der ist Risikoanalyst, Manager, Typ, Consultant, der irgendwelche Leute berät, die viel Geld dafür auszahlen, um vor Szenarien geschützt zu werden, die abwegig sind, die man oft wahrscheinlich auch als Verschwörungstheorien betrachten könnte. Ja, es ist doch so, das Ende der Narrative zu finden oder so, oder? Ich dachte, das ist so eine Grundaufgabe von Journalisten, dass sie das Ende dieser Narrative dann mal finden müssen. Und das ist nun mal, sind nun mal solche bescheuerten Geschichten. Aber teilweise. Deren Aufgabe sehen die wahrscheinlich eher darin, sich ihren Arsch da auf der Republika breit zu sitzen, sich die Narrative erzählen zu lassen und die dann hinterher abzutippen und dann die entsprechenden Experten nochmal zum O-Ton geben, in ihre Sendung einzuladen. Ja, wirklich. Und sich anschließend in trauter Vereinigung mit Aktivisten und Journalisten einen hinter die Binde zu gießen. Und die können nicht mehr viel trinken. Ja. Die junge Leute hat nichts aus. Jetzt bei der Geschichte, wo sie jetzt gerade drüber gesprochen hat, da würde ich gerne mal sehen, wie die da die ausgewählt haben, die Leute. Ne? Also bei so einer Aussage von wegen, die ganzen Leute, die das irgendwie meinen, die denken dann gleichzeitig, dass das irgendwie... Aber ja. Guck mal, das, was sie beschrieben hat. Menschen glauben gleichzeitig, dass es zur Bevölkerungsreduktion angewendet wird und dass die Krankheit nicht schlimm ist. Das funktioniert doch wunderbar. Die Bevölkerungsreduktion wird ausgeübt durch den Lockdown. Wir haben durch den Lockdown mehr Hungertote in der dritten Welt, wie durch Corona gestorben sind. Easy, Bevölkerungsreduktion, plus noch ein paar Impfschäden, plus bumm. Die Krankheit selber war nicht schlimm. Jetzt ist es ein reales, logisches Szenario. Wo ist das Problem? Also, ich verstehe es nicht. Also, da musst du doch nicht hochintelligent sein, um dir das vorstellen zu können, dass es plausibel sein kann in dem Weltbild. Also, sorry, ich keine Ahnung. Ja, was will man denn sonst auch mit Gain of Function? Das ist deren Leseart natürlich, ja. Hatte ich jetzt auch zu viel reininterpretiert, also zu viel für bare Münze genommen, das, was sie gesagt hat. Aber was sie gesagt hat, ist natürlich, ich verstehe es nicht. Aber halt mit den Worten, ja, die glauben ja gegensätzliche Dinge. Aber das ist natürlich nur, weil ihr es euch halt nicht vorstellen könnt, dass es halt nicht so plakativ und oberflächlich ist, wie ihr das gerne haben möchtet. Ne? Stichwort einfache Antworten. Ein weiteres Phänomen in der verschwörungsideologischen Szene ist eine ausgeprägte Remix-Kultur. Ja, also man muss sagen, viele Geschichten, die so in der Szene kursieren, sind eigentlich nur alter Wein in neuen Schläuchen. Ein Beispiel. Warum sind die Klimaanlagen so sexistisch? Die armen Frauen müssen die ganze Zeit frieren in den Büros. Ja, ist doch auch so, dass ihr euch jeden Tag anguckt, irgendwie, wo sind Frauen hier wieder benachteiligt und dann schreibt ihr eure Scheißgeschichten darüber. Und da fällt euch auch immer irgendwas Abwegiges ein. Nein heißt Nein und Ja heißt Ja. Ja. Das ist auch so eine Steigerung, ja. Ja, viele halten ja diese Geschichte mit den Chips in den Impfungen, die angeblich da drin sein sollen, für total innovativ. Ist es eigentlich nicht. Also der Begründer der sogenannten neuen germanischen Medizin. Das mit den Chips ist aber halt auch blöde Ablenkerei, wo du legitime Kritik an den Politik von Corona hast und dann irgendeiner mit einer schizoiden Persönlichkeit da irgendwas ganz Komisches reininterpretiert und dann glaubt, dass plötzlich fremde Gedanken von dir gesteuert werden durch den Chip, der durch die Impfung kommt. Okay, den nehmen wir dann für volle Münze, tun dem crazy Typen die volle Aufmerksamkeit geben und tun uns nicht damit auseinandersetzen, dass mehr Menschen verhungert sind, durch die Entscheidung Lockdowns durchzuführen, wie durch Corona selber. So, das, darüber können wir nicht reden. Das ist also auch genau der Grund, warum sie das vorbringt. Na, genau aus diesem Grund, weil das halt so abwegig ist und die Nebenwirkungen, die ja auch in dem Aufklärungsbogen drinstehen, den man da bekommt, die sie ja echt sind, wo sich Leute drüber Gedanken machen, ne, die es ja gibt. Ja. Und das kann man dann aber damit abtun, dass wenn die Leute dann sagen, nee, möchte ich dann lieber nicht riskieren oder habe ich vielleicht schon schlechte Erfahrungen oder irgendwas. Ja, oder in Schweden, was einen verschleppten Staatsbankrott hatte, deswegen gar kein Geld hatte, um überhaupt Lockdown zu machen, deswegen halt offen gelassen hat und irgendwie keine Übersterblichkeit hat, so wie der Rest von Europa. Ganz komische Geschichte, warum das bei denen irgendwie funktioniert hat und in der Rest der Welt irgendwie eine andere Wissenschaft funktioniert hat und das nicht miteinander vergleichen kann. Total komische Geschichte. So. Ich weiß nicht, wie es am Ende aussieht, wenn du es wissenschaftlich abwiegst, aber du kannst nicht leugnen, dass halt es auch andere Wege gegeben hätte, wie die dritte Welt in den Hungertod zu schicken, weil wir Angst vor Corona haben. Also, so. Medizin, das ist auch so rechtsextremer, antisemitischer Kram, hochesoterisch, hochgefährlich mit so Pseudokrebstherapien. Auf jeden Fall, der Begründer hat vor vielen Jahren schon erklärt, eine angebliche jüdische Weltverschwörung würde die Medizin lenken. Und im Rahmen dieser Verschwörung würden eben in Impfungen Chips eingepflanzt und die würden dann durch Satelliten gesteuert werden. Auch da muss man sagen, ist keine neue Geschichte, sondern wieder ein Ergebnis der intensiven Remix-Kultur. Das heißt, dass es immer noch keinen Sinn macht, warum die Wookies auf Endor sind. Genau, das heißt das. Eben? Ja, und vor allem Remix-Kultur, also ich habe relativ viele Bücher in meinem Leben gelesen und ich kann euch bestätigen, dass alles, was du politisch hörst, mindestens 50 Jahre alt ist, selten mal nur 20 Jahre, dass es so gut wie fast unmöglich ist, eine originelle Idee überhaupt zu hören und davon abgesehen, speziell auch in der Politik, alles mindestens 50, 70, 120 Jahre alt ist und wirklich gar nichts Neues. Ich habe einen Bekannten, der hat eine Leseliste. Du musst ein trauriges Leben haben. Ey. Nein, der hat eine Leseliste mit Büchern aus dem 12. Jahrhundert, die moderne Politik genauso abdecken, wie wenn du moderne politische Bücher lesen würdest aus der Politikwissenschaft. Und er nimmt nur Bücher aus dem 12. Jahrhundert, genauso den Quatsch von Kommunismus, Marx. Keine neue Idee, nichts Neues. Ganz alter Kram, den es auch schon 800 Jahre davor gab. Du kannst dir wortwörtlich mit einer Leseliste aus dem 12. Jahrhundert kannst du auf die moderne Welt blicken und genauso viel mindestens an Interpretationsspielraum abgedeckt haben, wie du das mit einem modernen Politikwissenschaftsstudium erreichen würdest. Das ist halt traurig irgendwo, weil halt die Ideen wirklich nicht so modern sind. Das Remixing ist so stark vorhanden, dass halt auch selbst ein Nokun nichts wirklich Neues erzählt, sondern nur halt alter Wein in neuen Schläuchen. Ja, und das ist ja auch so viel von dem Kram, was sie da bringen. Das ist ja ihr schöner Neomarxismus, ne? Also auf der ganzen Republika war ich jetzt nicht von ihr speziell. Ja. Aber mit ihren ganzen Gerechtigkeitsideen. Und da haben wir auch die Frau Göpel, sehen wir hier ja auch. Die hat ja auch einen Talk da gehalten, Maya Göpel. Die war ja mal Geschäftsführerin von dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Und die hat in ihrer Doktorarbeit halt den Gramsci ganz ausgiebig zitiert. Und der wiederum war ja ein italienischer Marxist, der ja auch gemeint hat, dass man eine Hegemonie herstellen muss für die marxistischen Ideen, damit die sich durchsetzen. Also alles andere halt klein halten muss, irgendwie in alle Gesellschaftsbereiche vordringen muss. Und das ist dann so eine Dame, die da den Bundestag berät. Und hier im wissenschaftlichen Beirat. Im wissenschaftlichen Beirat. Also. Ach, wissenschaftlicher Beirat, okay, ja. Ja, genau. Und da für die Republika reicht es auf jeden Fall. Heißt, wenn Marie Kondo bei einem Verschwörungsideologen nach Hause kommen würde und sagen würde, so legen wir jetzt mal alles, was du hier über die Jahre gesammelt hast, zusammen und dann schaust es dir an und schaust mal, does it spark joy? Dann würde der Verschwörungsideologe immer sagen, ja, ich fühle den Spark, auf jeden Fall, nicht wegschmeißen, alles behalten, kann nochmal nützlich sein. Und man sieht eben dieses Zusammenwachsen von verschiedenen Verschwörungserzählungen auch in der Pandemie. Da gab es beispielsweise so diesen Mythos, dass angeblich Funkstrahlen von der Regierung kontrolliert werden würden, beispielsweise 5G. Und das hat sich dann mit Corona vermischt. Also da sind beispielsweise... Aber 5G, 5G ist einfach nur, da fliegt ein Geist rum, der mir Böses will. Nur halt, dass du zu faul bist, nachzulesen, was Funkwellenstrahlung und so Türme wirklich machen. Sorry. Das ist einfach nur, ich hatte das auch auf Arbeit, eine Arbeitskollegin, die meinte zu mir, da ist ein Funkturm auf dem Gebäude gegenüber von uns, also ein Mobilfunktower. Und dann meine ich so, was weißt du überhaupt über Funkantennen? So, weißt du jetzt, ob du wirklich gefährdet bist mit irgendwas oder so? Die werden das jetzt sich direkt aufstellen und dir wächst der Krebs im Kopf. Und dann sagt sie, wie meinst du? Ich so, ja, sorry, das ist ein Geist. Du hast keine Ahnung, ob es dir wirklich schadet, aber da ist irgendwas Unbekanntes, was du nicht einschätzen kannst und du denkst darüber nach und hast Angst davor, anstatt dass du einfach mal einen Artikel aufschlägst. Und dann habe ich ihr gezeigt, dass der Funkmast in der Nähe zu dem Haus gar keine Strahlung auf das Haus selber hat und du im Haus selber gar nicht so einen richtig guten Empfang hast, weil der Funktower weiter wegstrahlt. Weil ich halt keine Ahnung hatte über Funkstrahlen, ich auch nicht, aber ich habe es einfach nur nachgeschlagen und dachte mir so, Der Sidata 70 sagt im Chat, das ist ein Irrtum. Die kontrollierten Funkstrahlen waren der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ja, das ja, ich würde auch ja, nicht, die sollten ruhig kontrollieren, ne? Nicht unkontrolliert rumfunken, ja. Mit unende Leistung. Das soll ja auch nicht. Das soll schon kontrolliert sein. Aber die Menschen werden nicht dadurch kontrolliert. Das meinte sie doch, glaube ich. Die Menschen darüber kontrolliert werden würden. Ja, natürlich. Da steht aber auch wieder Verschwörungstheorien als möglicher Grund für die Anschlagsserie steht hier in klein. Da steht nicht, dass das der Grund war. Vielleicht waren das auch Kartellfights zwischen Telekom-Anbietern. Das war natürlich der Grund. Mäh. Ist doch klar. Totale Schlaufüchse auf die Idee gekommen, auszuwerten, wo gibt es denn besonders viele Corona-Fälle in der Bevölkerung in den USA, wo gibt es besonders viele Funkmasten, 5G, dann ist man zu dem Ergebnis gekommen, aha, Funkmasten und die Corona-Fälle, die scheinen zusammenzuhängen. Was derjenige allerdings vergessen hat, ist natürlich, dass Funkmasten auch eher dort stehen, wo eine hohe Bevölkerungsdichte ist. Von daher muss man sagen, keine Überraschung. Aber diese Geschichte hat natürlich dazu geführt, dass Leute das geglaubt haben, dann kam es tatsächlich auch zu Anschlägen. Das heißt, Leute sind hingegangen, haben Funkmasten angegriffen, niedergebrannt. Auch das ist nicht lustig. Und es gab Leute, die haben angefangen, Quatschprodukte zu horten. Also beispielsweise Mützen mit eingewebtem Silber für Babys, die angeblich vor Funkstrahlen schützen sollen. Und ich muss sagen, ich hätte gerne den Optimismus der verschwörungsideologischen Szene in puncto 5G-Ausbau. Ja, ich würde mir sofort eine Mütze für besseren Funkempfang kaufen. Hinzu kommt ein intensives Nutzen von Pseudowissenschaftlern. Der Witz funktioniert nicht. Optimismus in Sachen 5G-Ausbau und dann würde sich eine Mütze für besseren Funkempfang wünschen. Die Mütze soll ein Baby schützen, wenn jemand nicht nachgelesen hat, wie die Funkstrahlen wirklich funktionieren. So, weil er dazu zu faul war. Das ist alles. Und nur gesagt, so, Funkstrahlen können auch gefährlich sein, aber die Leistung hat den Unterschied. Die sind mit Milliwatt unterwegs. Da ist nicht viel mit Schaden anrichten. Und das Ding ist halt, das sind die gleichen Leute, die da im Raum sitzen, die alle, wenn sie geflogen sind, in irgend so eine Pseudo-CO2-Ausgleichsgeschichte einzahlen und glauben, damit würden sie die Welt auch nur einen Strich besser machen. Ja. Wird gerne eine alte Studie angeführt oder ein unseriöses Magazin wird zitiert oder ein Pseudo-Experte zum Hochhausbau erklärt, warum 9-11 auf jeden Fall ein Inside-Job ist. Und wenn man dann mal recherchiert, findet man raus, so okay, das ist ein emeritierter Theologe, hat wahrscheinlich von Hochhausbau eher weniger Ahnung. Und das ist tatsächlich etwas, das findet man in der Szene immer wieder. Wenn man sagt, naja, guck doch auf die Wissenschaft, kriegt man irgendwelche Studien zurück. Und wenn man sich mal anschaut, ist das eine Studie, die seriös ist, kommt man oft zu dem Ergebnis, naja, irgendwie nicht. Und da lohnt es sich immer wieder, Leuten klarzumachen, Einzelstudien kreieren noch keine Evidenz. Ja, es kann immer Studien geben, die ein schlechtes Studiendesign haben, die... Ja, das ist jetzt hier ganz lustig. Jetzt hat es hier, ich nehme die Studie da mit der Kirsche, die passt mir ganz gut in den Kram. So Kirschenpflücken-mäßig, Cherrypicking, und das wird gleich noch lustig. Ja, aber als nächstes präsentiert sie uns eine Studie, die ihr gut in den Kram passt. Ja. Aber nur kurz so mal von wegen Studien, die dir nicht in den Kram passen. Wir haben in medizinischen Fachjournalen, also in den renommierten, wo dann die Ärzte ausgebildet werden, eine Replikationskrise, die genauso hoch ist wie bei den Psychologiefeldern. So mit zu 50%, wo die Studien falsch sind. Warum haben wir dann so viel Vertrauen auf die Corona-Politik, wenn wir eine Replikationskrise von bis zu 50% in medizinischen Fachjournalen haben? Nur mal so als Frage, Katharine, das verstehe ich gar nicht. Also, das heißt, du kannst weder den Studien trauen, die Corona klein, groß, mittelmäßig rechnen, so kannst du alles nicht, weil alles 50-50 ist. So, also, aber ja, Katharina, danke für deinen Einwand. Irgendwelche Formfehler haben, wo vielleicht auch nicht sauber gearbeitet wurde, die zu komischen Ergebnissen kommen. Wenn aber 40 andere Studien zu einem anderen Ergebnis kommen, dann ist die Sache relativ klar. Und von daher muss man sagen, dass Verschwörungsideologen da an der Stelle auch wirklich ja versuchen, immer wieder zu tricksen. Und ich finde das sehr schade, da es ja so viele wissenschaftliche Studien gibt, die es wirklich lohnt, sich mal anzuschauen und zu zitieren. Gerade im Zusammenhang mit Produkten, die in der verschwörungsideologischen und Esoterik-Szene propagiert werden. Da gab es beispielsweise... Jetzt hier also die Studie, die sich jetzt rausgepickt hat, weil sie ihre These stärkt. Einfache Testverfahren zur Überprüfung der Aussagekraft von bioresonanzbasierten medizinischen Befunden, der Leberkäse-Test. Das hat sich jetzt hier gesucht und das wird jetzt ohne Zweifel belegen, dass es keinen Sinn macht, dass Wookies auf Endor sind. Weil sie diese wunderschöne Untersuchung von Wissenschaftlern, die haben sich mal so ein sogenanntes Bioresonanzgerät angeschaut. Die haben nämlich getestet, wie gut kann dieses Gerät den Gesundheitszustand von A, einem Patienten, B, einer Leiche, C, einem Leberkäse messen. Und tatsächlich kam man zu dem Ergebnis, naja, das Gerät konnte noch nicht mal den Unterschied zwischen lebend und tot feststellen und hat beim Toten noch diverse Krankheiten diagnostiziert. Und wenn wir schon mal beim Thema Esoterik sind, muss man ja auch sagen, ja, dass Moment, in diesem Dunstkreis... Ich muss da gerade ganz dringend an die Frau Holmes denken. Die hat doch da mit Theranos genau das Gleiche mit euch gemacht, Journalisten und Faktchecker. Und ihr seid ja alle hinterhergelaufen und habt ihr Milliarden in den Arsch gesteckt. Hä? Ja, und sie hat auch noch so weinerliche Werbespots da damals gemacht, das fand ich ja überhaupt noch das Schlimmste daran, wo sie den Leuten halt suggeriert hat, dass ihre, die Oma leidet. Oder willst die ganze du, dass Oma stirbt? Leiden, ja. So nach dem Motto, wenn die da, ja, dann müssen sie ja hier ihr Blut, so viel Blut und hier wir brauchen ja nur einen Tropfen, weil dieses Ding, One Drop, ne, und dieses ganze Zeug. Und vor allem, guck mal, sie hat gerade gesagt, mehr Studien sind besser. 40 Studien, die das Gegenteil beweisen. Sie hat doch vorhin auch davor gewarnt, dass die Leute in vielen Datenmüll nichts reininterpretieren. Also, dass sie da irgendwas sehen in Landschaften, wenn man sagt, du musst nur was finden. Das heißt, 40 Studien, die gemacht werden, müssen nicht unbedingt was finden. Das bedeutet nur, dass eine wissenschaftliche Community denkt, dass da irgendwas ist, aber die können da auch alle was simpel reininterpretieren und unter Paternicity leiden. Also, 40 Studien heißt nicht, dass du mehr Grund hast, dem zu glauben, was die erforschen, per se. Ja, also, außerdem kritisiert sie ja auch, dass sie nicht vom Fach wären, sozusagen, dass sie gar keine Ahnung von den Sachen hätten oder so. Hat sie aber auch nicht unbedingt, ne? Also erlaubt sich auch dieselbe Kritik. Ich habe bei 3 Transpersonen DNA-Tests durchgeführt. Ihr werdet das Ergebnis nicht glauben, glaube ich. Die Antwort Nummer 7 wird euch erstaunen. Und vor allem das Lustige ist, ich kenne einen Typen, der tut sich damit beschäftigen, wie man sozusagen medizinischen Schwindel aufdeckt. Also im Sinne von, wie man eine falsche Lehrbuchmeinung, die feste Wissenschaft geworden ist, wie man das wieder rausbekommt. Auf Wikipedia steht, dass du kognitive Bias hast. Davon gibt es über 100 Stück oder 240, 180, so irgendwas. Um den Dreh rum ist die Zahl auf Wikipedia. Dieser Typ, den ich kenne, der sich um medizinischen Schwindel kümmert, der sich ausschließlich beruflich, der redet davon, dass es 3000 kognitive Biases gibt. So. Und der hat die auch alle aufgeschrieben und veröffentlicht, aber ich meine nur so, das wird halt irgendwann einfach relativ kompliziert und du kannst nicht unbedingt von einfachen Menschen erwarten, dass die dann einfach klug sind, random. So, ich meine das nicht böse, aber die meisten Leute, die fangen nicht an, ein Buch über menschliche Gesundheit zu lesen, was aus einem akademischen Fachjournal kommt, was für Erstsemesterstudenten ist, sondern die lesen halt irgendwas und informieren sich mal ein bisschen. Genauso lesen die kein Physikbuch, wenn sie an den Funkmast denken. Die wenigsten Leute bilden sich so weiter. Das ist schade, das kann man bemängeln, aber das ist halt einfach so, dass der Mensch halt einfach zwar glaubt, dass er irgendwie die Schöpfung der Natur ist, aber halt nicht so sich so verhält, weil er halt Affe ist. Weltraumaffe. Merkbar. Ja. Ja, und jetzt kommt noch mehr über die Wookiees of Endor. Verschwörungserzählung, gerade beim Thema Medizin, oftmals Pseudowissenschaft, Pseudomedizin und Esoterik reingemischt wird. Dann wird dann beispielsweise gesagt, naja, der Medizin kannst du nicht vertrauen, die ist Teil der Verschwörung, stattdessen setzen wir lieber auf altes Wissen. Ja, und dann wird Esoterik umdeklariert als altes Wissen. Hierzu muss man sagen, ich wäre an der Stelle vorsichtig. Was ihr hier seht, ist ein Potenzmittel aus dem Mittelalter. Und das hat man nicht etwa deshalb konsumiert, weil man irgendwelche Studien gemacht hat, sondern man hat festgestellt, diese wunderschöne Blume hat Knollen, die aussehen wie Hoden. Und es gab im Mittelalter also so eine Strömung Signaturenlehre, da hat man gedacht, äußere Form gleich Wirkstoff. Ne? Also Nierenbeschwerden, auf jeden Fall irgendwas mit Bohnen, Gehirn. Nüsse essen, Walnüsse. Ja, glaube ich, dass das so war. Man muss auch sagen, es gab altes Wissen, das ist auch verdammt gefährlich. Ja, Paracelsus, berühmte historische Figur aus der Medizin, der hat beispielsweise empfohlen, Wunden mit Mumienbalsam einzucremen. Ja, das ist halt mit Bestandteilen aus Leichen tatsächlich, würde ich jemandem nicht empfehlen, der seine Gliedmaßen danach nochmal verwenden möchte. Aber auch das ist altes Wissen. Ja, also hier an der Stelle gesagt, natürlich gibt es alte Medikamente oder irgendwelche Heilkräuter, bei denen man wirklich belegen kann wissenschaftlich, dass sie wirken. Es gibt aber auch ganz viel Quatsch aus früheren Zeiten. Ich kann Ihnen aber keins nennen, ja, weil ich nur aus dem veganen Regal im Supermarkt einkaufe. Ja, aber auf der anderen Seite, sie sagt, altes Wissen kann gefährlich sein, stimme ich dir zu, Katharina. Der Grund aber, warum sich die Menschen nach 100 Generationen an alten Wissen noch erinnern, ist in der Regel, dass da irgendwas dran war. So. Und dass du die Welt nicht unbedingt immer neu erfinden musst. Und vieles von der Naturheilkunde ist halt mit Scharlatanen vollgefüllt, aber generell einfach nur diese Idee, dass altes Wissen per se schlecht ist, weil es alt ist, und dann gefährlich sein kann, weil früher die Menschen dumm waren, ist höchst arrogant zu behaupten, dass einfach nur seit der französischen Revolution die Menschen plötzlich Vernunft gepredigt haben und dann klug wurden, sondern ist vielleicht dieses Wissen, was sich 1500 Jahre gehalten hat, vielleicht doch irgendwie nützlich. Vielleicht nicht offensichtlich für den Zweck, den es vordergründig angibt, aber wenn jemand glaubt, dass unter einem Baum zu schlafen Geister ruft, dann wird er zumindest nicht von einem Baum Ast erschlagen. Und dann gibt es einen Grund, warum sich so ein Pseudoglaube sehr lange hält. Also einfach nur diese Annahme, dass das altes Wissen und damit gefährlich, weil früher waren alle dumm und ich bin klug, die Moderne, wie geil. Nee, das funktioniert leider nicht. Also für Menschen, die intellektuell aufrichtig sein wollen. Ich lese da eher raus, die Leute sind total dumm, weil guck mal, die Pflanze sieht aus wie ein Hoden und deswegen soll es ein Testmittel sein, voll blöd. Aber selber hier guck mal, der Kommunismus sieht aus wie Gerechtigkeit, dann muss das wohl funktionieren. Und guck Gerechtigkeit. Mal, aber angesichts der Tatsache, dass ja doch ziemlich viele falsche Sachen unterwegs sind, kann man auch mal fragen, wie man die denn wieder wegkriegt oder so. Weil irgendwie ist es ja auch nicht schlau, wenn man sich immer diesen Blödsinn erzählt. Sondern es wird ja auch nach vorne gearbeitet. Das heißt, Wissenschaftsirrtümer werden ja auch irgendwann mal aufgeklärt. Ja, in diesem dämlichen Beispiel, was er da jetzt hat, was ja mit dem ganzen Verschwörungskram auch eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, sondern wieder ein komplett eigenes Feld ist. Deswegen meine ich ja, das ist alles so ein Non-Sequitur-Kram, den sie hier raushaut, aber irgendwie meint, dass da jetzt eine Suppe draus wird. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Was meinst du mit Non-Sequitur? Das verstehe ich jetzt. Ja, dass es halt nichts miteinander zu tun hat. Das folgt nicht aus dem das eine folgt nicht aus dem anderen, heißt das quasi auf Deutsch. Und das ist halt bei ihr so. Diese, sie macht hier, das ist ein Vortrag irgendwie, hier werden irgendwelche Zusammenhänge suggeriert. Aber, ja. Ja, und vor allem, ich weiß es nicht, wie es wirklich bei der Republika zugeht, aber ich würde hier schon auf 5.000 Euro circa rechnen, die sie für den Auftrag bekommen. Dort nee, zu stehen das ist und unterschiedlich. Das ist wirklich unterschiedlich. Die haben ja diese Partner-Talks, wo man Geld für bezahlt, aber die haben halt auch diese Sachen, wo die Leute das einreichen und das dann genommen wird und einfach, und die kriegen sogar dann die Karte spendiert. Also da gibt es eigentlich kein extra Geld für. Das ist einfach nur halt, sie kann ihr Buch wieder bewerben und sich als Experte da outen. Die Leute werden eigentlich nicht bezahlt, sondern entweder bezahlen die selber dafür oder die kriegen halt ihre Karte da, ihren Eintritt bezahlt. Aber das ist es dann auch schon. Also richtig Geld als Speaker kriegen die nicht, aber es ist ja halt auch Prestige. Ne? Das ist ja enormes Prestige. Du stehst da, es wird bezahlt von 5 Bundesministerien, alle möglichen Journalisten, die dir da an Lippen kleben und hinterher dann nicht nochmal einladen und so. Ja, die Lüge, die du verbreiten möchtest, weil du Propagandistin bist, kannst du vor den Journalisten schon mal wiederholen und dann kannst du es später nochmal ansprechen und dann ist es easy. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass sie per se lügt, aber... Ja, mit sowas verdienst du dann hinterher wieder so einen Presseclub-Auftritt, ne, wie letzten Sonntag. Ja, genau. Und da kannst du dann wieder deine Opposition irgendwie charakterisieren. Und irgendwie von allen Leuten fordern, dass jetzt mal das Konservativsein bitte mal aufhört, damit wir hier nicht die Revolution morgen haben und bitte mal alle nur progressiv sind und dann alle die Klappe halten. Das war so ein bisschen der Tenor von dieser Sendung war. Zwar nicht von allen, die da anwesend waren, aber so generell schon. Ja, das war jetzt auch der Abschluss. Ja, ich bin es am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr konntet aus der Diskussion oder aus diesem Vortrag etwas mitnehmen, hoffentlich auch für die nächsten Diskussionen, damit sie nicht mehr so anstrengend werden. Vielen Dank. Was soll man denn mitnehmen? Sag mal, ist doch gar nicht so richtig was gewesen. Ne? Na, dass Wookies nicht auf Endor nichts verloren haben. Dass sie projiziert ohne Endor aber, nicht reflektiert, das habe ich noch gelernt. Aber an den Kaspercast, wenn ihr jetzt sozusagen, wir haben uns jetzt einen Clown angeguckt, der das Thema zum Affen macht. Und wenn ihr aber wirklich zu dem Thema weiter lesen wollt und interessiert seid, Michael Shermer, The Believing Brain, Michael Shermer, Conspiracies and Conspiracy Theories, ist ein sehr, sehr guter Autor, der das Thema richtig gut aufarbeitet. Nicht so wie die Katharina, die Meinung macht fürs progressive Lager, bisschen was von Kulturmarxismus erzählt, sondern der Michael Shermer, der tut es richtig gut aufarbeiten. Also The Believing Brain ist ein Buch, was mir sehr gefallen hat und ich habe mehr als 1000 Bücher gelesen. Ist nicht so einfach, mich dazu begeistern. Also. Ja, der Herr Shermer, der war ja damals auch in so einer Kontroverse drin, in dieser Atheisten-Community, wo das ja alles so ein bisschen angefangen hat, noch vor Gamergate, mit dem Social Justice Warrior-Tum. Und da haben sie ihm vorgeworfen, er hätte jemanden vergewaltigt und ein halbes Jahr später, nachdem die ganzen Progressiven alle gegen ihn geschossen haben, gab es dann Bilder, wo er mit dem angeblichen Vergewaltigungsopfer und dem Mann von dem angeblichen Vergewaltigungsopfer bei irgendeiner Atheismuskonferenz irgendwie grinsend am Abend danach, nach der angeblichen Vergewaltigung, da irgendwie zusammensaß beim Weinen oder so. Also totaler Schwachsinn. Aber die haben halt damals alle so getan, als wäre das alles wahr und jeden da irgendwie verurteilt, der das nicht einfach so tun wollte, als wäre das alles so gewesen. Und es war alles von Dritten auch nur verbreitet, nicht von der Dame selber, um die es da ging. Ja. Ja, und der Schirmer ist auch hin und wieder mal in Deutschland, weil der ist mit einer Kölnerin, glaube ich, verheiratet. Ui, vielleicht kann ich dir mal treffen in die Hand schütteln. Das ist ein cooler Mann. Letztens war er erst in Bremen, auf jeden Fall hat sein Buch vorgestellt. Aber ja. Ah, dann fange ich an, den zu stalken. Ja. Ja, machen wir Feierabend oder wollen wir noch Nancy Faeser aus dem Bundestag von heute gucken? Oder? Oh nee, auf keinen Fall Bundestag. Ich habe jetzt, also das hat so jetzt Sonntag. Auch... Ich möchte aber nochmal abschließend sagen, also, oder fragen, für wen war der Vortrag jetzt? Also wir gehen mal wohlwollend davon aus, dass hier nicht im Chor gepredigt worden ist, so ungefähr. Okay. Konnte man irgendwas daraus lernen? Aber für wen, wer sollte sich daraus was mitnehmen? Wer hat hier die Möglichkeit gehabt, was Neues zu lernen? Also entweder Du kennst zumindest. Ja, hier, der Onkel von Weihnachten oder so. Und dann läuft die Diskussion aber so. Der Onkel von Weihnachten, ich weiß ja, der guckt Kaspar Kast, der sagt, das ist doch Propaganda. Ja. Keine Ahnung, der Praktikant oder Notarist, der ganz am Anfang seiner Karriere steht und die Marschbefehle noch nicht alle kennt, der kann direkt abschreiben, dann weiß er direkt, welche Zitate genehmigt sind von der Bubble und welche nicht genehmigt sind. Ja, das stimmt auch. Ziemlich genau dargestellt sogar von mir. Okay, ja, die wollen die Herrschaften im Chat würden gern die Frau Faeser sehen. Müssen sie wohl am Sonntag alle live Weltraumwaffen gucken, meinte er. Ja, das ist natürlich, also wer jetzt die Frau Faeser hier, weiß nicht, ob wir die noch gucken, aber ja, ist schon voll lang. Ich habe mir Gin eingeschenkt, weil ich die Katharina nicht ausgehalten habe. Irgendwann lall ich muss mich dann entschuldigen, aber man kann als Mensch auch nur so viel ertragen. Wenn es nicht zu lange dauert, können wir es dann noch machen, meinetwegen. So. Na, ich glaube, das waren 5 Minuten nur. Ja. Gut, dann suche ich das nochmal kurz raus. Und ehe die Leute wollen alle deine Bücherliste haben. Oh Gott. Die aus dem 12. Jahrhundert. Die aus dem 12. Jahrhundert, ja, jetzt hast du hier was vorgelegt. Jetzt wollen die Leute auch. Ja, schreib mich mal auf Twitter an oder auf Telegram, @AbelDeParian. Ich muss bei der ganzen Geschichte immer daran denken, wie sehr sie ihre Theorien aus den Soziologie und sowas und die Gender Studies Kurses hochhalten, als wäre das eben wissenschaftliche Fakten. Ne? Ja, vor allem ist es halt mega einfach. Ich weiß nicht, Soziologie ist halt jetzt, da gibt es schon Größen in der Soziologie, aber es ist jetzt auch nicht so mega kompliziert, da irgendwas zu veröffentlichen bekommen und dann zu sagen, das ist ein wissenschaftlicher Fakt und das ist es dann am Ende halt einfach nicht. Genau, also diese Theorien oder beziehungsweise diese, ja, es sind schon auch Beobachtungen, sagen wir mal, empirische Ergebnisse, dann teilweise, wie man da eben darstellen kann, die sich eben auf Gruppen beziehen und das ist immer ein bisschen fluktuide, das ist immer ein bisschen eine Fluide, würde ich sagen, das ist immer so ein bisschen, das ist nie so richtig festgeschrieben, das sind immer nur Momentaufnahmen sozusagen, die man da kriegt. Wahrscheinlich kann man da nicht solche Schlüsse draus ziehen, dass man so und so die Gesellschaft ändern müsste, damit sich das und das dann ändert. Das ist ja dann auch von weiteren Wechselwirkungen teilweise ja, betroffen und nicht so einfach irgendwie 1:1 ableitbar. So, das ist ja sowieso so ein Irrtum auch, der sich so ein bisschen durch die SPD vor allen Dingen zieht, meiner Meinung nach, dass sie immer glauben, sie könnten dies und das machen und dann passiert das und das und dann passiert irgendwie doch was anderes, ne? Ja, dieses ought and is, in der, also ought and is. Also. Ja, ought to be, genau. Man soll vom Sein kein Sollen ableiten, das ist deutsche Übersetzung. Auch das. Um was geht es denn in der aktuellen Stunde? Achso, um aktuelle Stunde. Netzwerk und Reichsbürger. Ich erwarte eine harte Rede von Frau Faeser. Innenminister müssen immer hart durchgreifen wollen. Das ist so eine Tradition. Faeser jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, heute vor einer Woche haben wir als Demokratinnen und Demokraten in einen Abgrund geblickt. 3000 Polizeikräfte aus Bund und Ländern, teilweise auch Spezialkommandos, waren im Einsatz, um eine terroristische Bedrohung unserer Demokratie abzuwehren. Dabei wurden 25 Personen festgenommen. Das zeigt, wir handeln und unser Rechtsstaat ist wehrhaft, meine Damen und Herren. Genau, 3000 zu 25. Ein Applaus für Effizienz. Und 120 Leute pro Haus, ne? Wunderbar. Ja. Und ich will hinzufügen, das war für alle Beteiligten ein hochgefährlicher Einsatz. Und es war ein hoch erfolgreicher Einsatz. Deshalb möchte ich zu Beginn meiner Rede nochmal all diesen Polizeibeamtinnen und Beamten aus Bund und Ländern, die einen hervorragenden Job gemacht haben, hier ganz herzlich danken für diesen Einsatz. Sie haben unsere Demokratie letzte Woche verteidigt. Und bedankt Sie sich auch bei den ganzen Journalisten, die auch dabei waren, haben die auch live im Leben riskiert, die waren ja auch vor Ort. 23.000 sogenannte Reichsbürger zählt das Bundesamt für Verfassungsschutz, Tendenz steigend. Diese Zahl ist erschreckend und sie ist nur, Herr Hartmann hat schon darauf hingewiesen, die Spitze des Eisbergs. Denn wir sehen seit geraumer Zeit immer engere Verbindungen zwischen rechtsextremen Gruppierungen, Frau Renner, Verschwörungstheoretikern, Reichsbürgern, aber auch Querdenkern, die jetzt während der Corona-Zeit entstanden sind. Das sollte man auch nicht unterschätzen an dieser Stelle. Ah ja, und da viel schön, zu lange, wird schön auch das will ich sehr deutlich. Alles zu einer Soße verrührt, egal welches Anliegen du hast, das der Regierung nicht passt. Du kommst mit in den Topf, mit den Nazis und mit den anderen und denen. Und ihr werdet schon sehen, irgendwann ist unsere Geduld am Ende. Geht ja gar nicht. Ich sagen, war diese Szene unterschätzt. Viel zu lange wurden Reichsbürger als harmlose Spinner abgetan. Und wir haben es ja heute von Herrn Curio wieder gesehen, wie sehr es verharmlost wurde mit diesem Lächerlichmachen von dieser hochgefährlichen Szene, die mit Waffengewalt agiert. Mein Kollege Justizminister Herr Buschmann hat darauf hingewiesen, was Reichsbürger tatsächlich 2016 in Georgens Gemünd angerichtet haben, indem sie brutalst durch die Tür hinweg einen Polizeibeamten brutal ermordet haben. Und wer da noch diese Szene ins Lächerliche zieht wie heute, hat nicht nur nicht verstanden, wo die Gefahren in diesem Land sind. Ja, nein, das Ding ist, es gibt halt wirklich Handbücher dazu, die dir das erklären, wie du einen Staatsstreich durchführst. Coup d'etat. Edward N. Ludwig, A Practical Handbook. Mit Practical Handbook meint er wortwörtlich ein praktisches Handbuch, was Staaten geholfen hat, ihre Sicherheitsorgane zu verändern, damit ein Coup nicht stattfindet. Jeder, der dieses Buch kennt und das angeguckt hat, was diese Reichsbürgerbande gemacht hat, der ist halt nicht so beeindruckt. Aber okay, Nancy. Sei bitte beunruhigt, meine besorgte Nancy. Und was der Curio gemacht hat, ist, er hat im Endeffekt gesagt, ja, das war alles in Ordnung, dass man die da jetzt verknackt hat und so. Also er hat da jetzt nicht irgendwie sich mit denen solidarisiert oder so und hat gemeint, das ist ja ein Zeichen dafür, dass alles richtig läuft und so weiter. Und hat dann quasi abgeschlossen mit. Und deswegen ist das ja auch gut, dass wir irgendwie das parlamentarisch machen, damit das halt keine Umstürze hier nötig sind. Das zeigt ja auch, dass das alles prima ist und so. Und das legen sie jetzt hier natürlich. Also das war halt klar, er hätte sich da auch hinstellen können und 2 Minuten schweigen können, da hätten die trotzdem gesagt, dass er es verharmlost und dass sie das ja eigentlich geil finden und so weiter und so fort. Das war natürlich zu erwarten. Also. Und die Geschichte, die sie gerade erzählt haben mit 2016, das war das, was ich vorhin schon meinte, wo sie halt diesen Reichsbürgern die Waffen abnehmen wollten nach Recht und Gesetz und die das natürlich nicht haben wollten. Und die dann da halt auf wen geschossen haben. Und jetzt behaupten sie halt, sie müssten das Gesetz ändern, damit sie den Leuten die Waffen abnehmen wollen, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Also, wenn das 2016 schon ging, dann müssen sie es ja jetzt nicht mehr machen. Aber es ist halt wieder der Aktionismus. Ne? Jetzt gibt's wieder so ein Issue, wo man das drauf aufhängen kann und dann wird es halt einfach gemacht. Dann geht es halt immer weiter. Und Demokratiefördergesetz wollen sie jetzt auch auf den Weg bringen. Das wird auch schön. Da gucken wir ja auch schon seit vielen Jahren drauf bei den Weltraumaffen. Und da steht ja auch im Koalitionsvertrag. Leider. Also sehr zu meinem Missfallen. Und das wird prima auf jeden Fall in den nächsten Wochen. Da wird es so einiges an schönen Dingen geben. Ja, regnet wieder richtig viel Geld für alle möglichen Aktivisten der Zivilgesellschaft, in Anführungsstrichen. Sind, sondern sie verharmlosen sie in einer Art und Weise, die diesem Land extrem schadet und es gefährdet, meine Damen und Herren. Mit dem lächerlichen. Herr Baumann, Sie müssen sich schon zurechnen lassen, was Ihre Redner heute hier machen. Und die Reichsbürgerszene, ich will mal einen Blick noch weiten. Sie bedrohen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die im Ehrenamt vor Ort sich für andere einsetzen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von öffentlichen Ämtern, Journalisten, all diese Menschen, die tätig sind für unsere Gesellschaft, die sich für unsere demokratische Grundordnung einsetzen, die werden von Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern bedroht. Und wir haben allein 239 Gewalttaten im letzten Jahr gehabt durch Reichsbürger. Und Sie stellen sich hier hin und verhohnen das. Das ist wirklich gefährlich, eine solche Auffassung im Deutschen Bundestag zu hören. Hier wird einer bedroht und da wird jemand. Sowas, das sind so abstrakte Sachen, das das dann so stimmt oder so, das ist doch vom Fall abhängig. Das weiß man gar nicht. Manchmal würde ich ja auch sagen, war das vielleicht gar nicht so. Da war das gar keine Bedrohung, sondern er hat sich vielleicht nur gewehrt oder was weiß ich. Aber das ist immer so zu behaupten, also auch das finde ich ein bisschen unverschämt. Das reicht nämlich nicht. Mir reicht das nicht als Überzeugung. Zur Überzeugung. Und gerade deshalb braucht es diese klare Haltung aller Demokratinnen und Demokraten und deswegen muss Schluss sein mit der Verharmlosung der Reichsbürger in unserem Land, meine Damen und Herren. Und genau deshalb will ich, dass wir Extremisten... Ja, es muss Schluss sein mit der Verharmlosung. Das bedeutet natürlich Kampf auf allen Ebenen gegen sämtliche Konservativen und gegen alles. Ja. Und Reichsbürgern entschlossen und konsequent die Waffe entziehen. Da will ich mich auch auf das beziehen, was der hessische Innenminister heute hier gesagt hat. Das ist in vielen Fällen schon passiert durch die Waffenbehörden der Länder. Wir müssen da konsequent weitermachen, aber wir brauchen weiteren Druck. Deshalb müssen wir das Waffenrecht aus meiner Sicht auch weiter verschärfen. Vor allem für einen engeren Informationsaustausch auch zwischen den Behörden, zwischen den Waffenbehörden, zwischen den Sicherheitsbehörden. Das ist wirklich wichtig. Und ich glaube, daran wird auch keiner einen Zweifel haben, dass das notwendig ist, dass wir nicht wollen, dass Extremisten im Waffenbesitz sind. Aber nur die. Ja, aber nur die oder was? Und was ist mit den ganzen kriminellen Strukturen, die ihr offensichtlich halbwegs duldet? Was ist mit denen? Das sind doch Kriminelle, die halten sich nicht an Gesetze, wie Reichsbürger das tun, anscheinend. Ja, und Lina E. klaut sich einfach wieder einen Hammer aus dem Laden. Ja. Also. Ich finde, man muss vor allem fragen, wie sehr denn hier mit staatlichem Geld der politische Gegner bekämpft wird. Ne? Also ich fange jetzt nicht an, Buchtipps zu geben für Menschen, die unbewaffnet sind und den Staat über den Haufen werfen wollen. Die gibt's auch, aber das gibt's nur auf Anfrage. Nein, Quatsch. Mahatma Gandhi, wie ich die Engländer in die Knie gezwungen habe. Miete pro Kopf wird mir direkt spontan einfallen. Oder Knie. Ja. Ja. Kopf. Und damit wir unsere Demokratie auch weiter wehrhaft bleibt, müssen wir sie von innen heraus stärken. Und dazu gehört es auch, und Herr Kollege Beuth, diese Bemerkung will ich mir aber nicht ersparen, wenn Sie so stark für den Waffenentzug sind, dann sorgen Sie auch dafür, dass Ihre Partei diese Meinung übernimmt. In der letzten Legislaturperiode waren es nämlich CDU, CSU, die verhindert haben, dass es zu Verschärfung im Waffenrecht im Deutschen Bundestag kam. Also deswegen nicht nur dann argumentieren, wenn es gerade passt, sondern diese Linie auch konsequent weiterverfolgen. Das haben Sie in Hessen getan. Aber hier im Bund muss das dann auch folgen. Damit unsere Demokratie wehrhaft bleibt, müssen wir sie aber auch von innen heraus stärken. Und dazu ist Prävention wichtig. Prävention von Anfang an in Kindertagesstätten, in Schulen. Es ist eines der wichtigsten Mittel der Bekämpfung von Extremismus in unserem Land. Und deswegen. Also ernsthaft, die Idee, dass du mit Reichsbürgergesülze in eine Kita gehst, halte ich für sowas von hart realitätsfremd. Dass ich echt Probleme habe, mir ein funktionelles Lebewesen hinter der Aussage vorzustellen. So im Sinne von, ich bin in der Lage, einen eigenen Job auszuführen, weil sowas Weltfremdes zu fordern, wie über Verfassungsrecht zwischen Weimarer Republik, Dritten Reich und BRD in der scheiß Kita die Kinder voll zu sülzen. Die wissen ja nicht, aber, das geht, oder? Ebel, du stellst dir das zu komplex. Du stellst dir das zu komplex vor, Ebel. Ich denke da eher an du, Sören. Sag mal, hat dein Opi schon mal drüber gesprochen, ob der Staat vielleicht nur eine Firma ist? Ja, danke. Ach ja, das hat er gesagt. Ja, interessant. Ja gut, das Ausforschen kann natürlich kein offizielles Programm sein. Ne? Prävention. Das war auf jeden Fall auch das, was da bei mir kleben geblieben ist, von so Rede. Prävention und wir müssen an die Schulen und wir müssen in die Kitas. Super Idee. Ja, wenn die schon mit 6 Jahren nur noch Regenbögen, Einhörner und irgendwie Drag Queen Story Hour haben wollen, dann werden die auch nicht Reichsbürger, verstehst du? Ja, aber das ist ja genau das Problem, ne? Wenn die jetzt eine Reichsbürger Story Hour machen, das schneide ich ja in die Zeit rein für einen ganz anderen guten Programm. Das wäre ja geil, Reichsbürger Story Hour. Und dann so, was ist denn meine Identität? Was willst du? Willst du die Existenz absprechen? Warum soll ich nicht vor den Kindern aus dem Ernst-Jünger-Buch lesen? Ich erinnere das aber auch an das Versprechen, die Kinder nicht ideologisch zu indoktrinieren. Ja, das war mal. Jetzt brauchen wir Prävention. Jetzt ist nämlich genau die Indoktrination findet nämlich statt, die die Leute nicht wollten. Ne? Oder soll dann stattfinden. Ja, aber die Menschen leiden, wenn wir jetzt nicht Prävention machen. Und vor allem jetzt mal ganz ehrlich, mit diesem Putschversuch, das erinnert mich an den Mitarbeiter, der so irgendwie halbwegs gearbeitet hat und aber eigentlich keinen Bock hatte auf Arbeit und dann irgendwie Streams geguckt hat und dann, wenn er irgendwie gefragt wird vom Chef, hast du irgendwas, irgendwie hektisch sucht irgendwas am Schreibtisch und dann erzählt, hier Chef, ich habe eine richtig dicke Sache gefunden und dann sitzt du der Staatsapparat da, Sicherheit, sagst so, ich war schon fleißig, also ich habe hier ziemlich was aufgedeckt und guck mal hier, das war richtig gefährlich. So kommt mir das vor. Ich meine es nicht böse. Ich will jetzt nicht den Sicherheitsdiensten unterstellen, dass die das aufbauschen, im Sinne von mehr aufbauschen wie die Leute in der Presse und in den Medien. Aber dass es ausgeschlachtet wird bis zur Unkenntlichkeitmachung, es ist jedem offensichtlich, dass sich nur ein Stückchenweise in der Thematik auskennen. Und wirklich, a practical handbook. Lest es einfach. Dann, ich keine Ahnung. Dann braucht die man Leute nicht... wollen damit auch Geld verdienen. Das ist der Punkt. Ja, genau. Cui bono mal wieder. Ja, und sobald du die Kinder fragst, kommt dann wirklich nur so ein Zeug raus, ein LGBT-Zeug und so weiter, dann ist das, hat einer geschrieben, der Beweis dafür, dass das Gegenteil richtig ist, ne? Dass die anderen indoktrinieren. Müssen wir darauf auch fokussieren. Und deshalb bin ich meiner Kollegin Lisa Paus, der Familienministerin, auch dankbar, dass wir heute gemeinsam das Demokratiefördergesetz vorstellen konnten, um die Zivilgesellschaft hier zu stärken, meine Damen und Herren. Sie sehen, wir handeln auch im Bereich der Prävention. Außerdem werden wir das Disziplinarrecht verschärfen, denn wir lassen nicht zu, dass der Rechtsstaat von Extremisten von innen heraus sabotiert wird. Und das schulden wir letztlich allen Angehörigen der Sicherheitsbehörden des öffentlichen... Kicher. Lassen nicht zu, dass der Rechtsstaat von innen von Extremisten... Ja, guck doch mal auf die andere Seite von dem Parlament. Deswegen ja auch extra nochmal nur 100 Millionen extra, damit sie ruhig sind und den Staat nicht von innen aushöhlen. Ja, Center for Intersectional Justice... Ja, von innen aus ist gut. Es gab doch auch eine Meldung, dass der Verfassungsschutz eigene Leute in die sozialen Netzwerke schleusen wollte und die sich dann als Rechte ausgeben oder so. Wie viele von denen inszeniert wird, weiß man ja auch nicht so genau, ne? Also. Ja, aber die haben ja da auch die Linkspartei sitzen, die das Geld, Parlamentsgeld an die Bewegung spielen wollte und solche Sachen. Ja, also. Richtig, genau. Und man muss halt auch nochmal dran erinnern, dass halt bis in die 90er Jahre hinein, glaube ich, der Extremistenerlass galt, dass man also mit einer Vergangenheit beim Sozialistischen Studentenbund eben nicht Lehrer als Beamter werden konnte, im Zweifelsfall, weil man dann halt nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Und es war unter anderem die SPD, die das ganz bitterlich beweint hat. Und das auch am Ende abgeschafft hat. Und jetzt möchten sie das gerne aber für den politischen Gegner wieder einführen. Hat schon ein Geschmäckle. Ja, ein besonders bitteres, weil es halt so eine harte Machtlogik demonstriert, wie man es sonst nur dem Machiavelli unterwirft. Und aber halt hier Nancy Fraser einfach dasteht und das durchboxen will, dass halt an die Kinder gegangen wird, möglichst früh Indoktrinierung mit unserer Idee, wie das laufen soll. Und wir tun jetzt mal wieder NGOs mit Geld versorgen, die das machen, was wir wollen, wo der Staat eigentlich wie so ein Puppenspieler die Zivilgesellschaft so an den Fäden oben rumzieht mit der Finanzierung und dann so eine Fake-Zivilgesellschaft aufbaut und dann mit sich selber redet, weil diese NGOs dann wiederum den Staat beraten, wenn neue Gesetze durchgeboxt werden. Wo ich mir echt so denke, also so ein bisschen mehr sinister und machtpolitisch geht es eigentlich halt auch nicht mehr so. Also es wird auch nicht mehr schlimmer. Also, ja, das klappt durch die Schwarz-Weiß-Zeichnung der Gesellschaft sozusagen. Oder eben, dass man solche Leute da so ausstreicht. Das ist eine Form von Spaltung halt. Ne? Und das ist die überwältigende Mehrheit, die sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt, meine Damen und Herren. Und diesen Schutz haben die Bediensteten auch von uns verdient. Und deshalb werden wir Verfassungsfeinde schneller als bisher aus dem öffentlichen Dienst entlassen und ein schnelleres Verfahren dafür auflegen und konsequentere Ahndung von Volksverhetzungsdelikten. Ja, aber jetzt auch vorsehen, den Gesetzentwurf werden wir... Wie groß ist der gesellschaftliche Schaden, wenn du einen rechtschaffenden Staatsdiener aus dem Dienst entlässt? und ihn unschuldig befunden hast und ihn falsch verdächtigt hast, wie groß ist der Schaden, wenn der falsch verdächtigt rausgeht? Und wie groß ist der Schaden, wenn jemand ein bisschen zu lange durchkommt, während er eine Gefahr ist? In meinen Augen ist der größere gesellschaftliche Schaden dann gegeben, wenn du Unschuldige verdächtigst, weil dann hast du auf der Seite der gesamten Unschuldigen weniger Gründe, sich ans Gesetz zu halten, weil du ja eh relativ schnell gegangen werden kannst durch ein beschleunigtes Verfahren. Also diese Unschuldsvermutung aufheben, ist eins von den übelsten Sachen, die man eigentlich machen kann. Also gesellschaftlich, zivilisatorisch, so wirklich so mit Abstand, das ist so eine von den Grundmauern, an denen man nicht rütteln sollte. Wenn man da dran rüttelt, kommt ein Haufen eklige Sachen bei rum. Ja, wir haben ja auch jetzt aktuell schon diese ganzen Gesinnungstests, die du alle ohne Probleme machen kannst. Du musst den Leuten ja nur ein Papier vorlegen und sagen, hier, schreib mal einen Satz auf und dann gucken, ob das durchgegendert ist und lauter so ein Scheiß. Und schon kannst du irgendwie gucken, ja, ist das jetzt hier, hat der es auch richtig und ist es mit Doppelpunkt oder ist es mit Sternchen? Und dann kannst du ja schon schauen so, und weiter gucken, so, ja, hat er jetzt hier geschrieben irgendwie die Mitarbeiter oder sowas und das ist ja nicht progressiv. Und dann schauen wir mal ein bisschen weiter, ob der vielleicht noch andere Sachen irgendwie geschrieben hat oder privat irgendwie gemeint hat oder vielleicht irgendwie einen Twitter-Account hat oder so. Und dann auch irgendwie geschrieben hat, Leute sollen sich nicht über Weihnachten aufregen oder hier, guck mal, Dieter Nuhr hat hier was Wahres über die Klimaleute gesagt oder so. Er ist ja schon der nächste Anhaltspunkt und so kannst du ja solche Scheiße gegen die Leute aufbauen, ne? Und dann irgendwann hast du dann halt so ein paar Sachen und sagst dann so, ja, jetzt beweis mir mal hier, dass du kein Böser bist. Weil im Zweifel lass mal dich dann hier lieber raus hier aus dem Laden. Also kann ich mir gut vorstellen in Deutschland mit diesen Leuten an der Macht. Ja, es läuft halt einem irgendwie eiskalt den Schauer, der Schauer den Rücken runter, weil wir kommen erst aus Corona, wo so irgendwie die Würde der BRD ein bisschen angeschrammt ist, sage ich jetzt einfach mal. Und dann haben wir Nancy Fraser, die irgendwie random behauptet, und ich meine das wirklich mit diesem, was die Leute da angeputscht haben, außer die veröffentlichen noch irgendwas, was das in einem anderen Licht aussehen lässt, aber von allem, was ich bisher gesehen habe, wirklich random erscheint, also daraufhin solche starke Maßnahmen anzudrohen. Also das heißt ja immer, die CDU ist immer so sicherheitspolitisch, aber meine Güte, was macht denn die Nancy da? Das ist ja dann nichts anderes wie das, was die CDU macht oder was man der CDU vorwirft, oder? Einfach nur mehr Staat und mehr Gewalt und mehr Kontrolle der Menschen. Nur noch Spatzen. Ja, staatliche Kontrolle ist auch gut, wenn man den Staat kontrolliert. Strafe einen, kontrolliere viele oder so. Ja, aber wie Mammon meinte, es ist halt wirklich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und das Ding ist halt, bitte, bitte, lieber Staat, fang das nicht an, weil den Kampf verlierst du, weil so fängt jede subversive Guerillataktik an. Aber dazu zu einem anderen Stream mehr. Genau, das sind wir zum Ende. Wir noch vor Weihnachten vorlegen, meine Damen und Herren. Ich habe es zu Beginn meiner Amtszeit gesagt, die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung kommt von rechts. Und damit haben wir das letzte Woche gesehen, dass es so ist, meine Damen und Herren, und dass der Rechtsstaat hier konsequent handeln muss. Der Einsatz gegen die Reichsbürgerszene in der letzten Woche hat gezeigt, unser Rechtsstaat ist stark, er ist wehrhaft. Wir werden dafür sorgen, dass es so bleibt. Wir verteidigen die Demokratie gegen alle Feinde, egal von welcher Seite. Vielen Dank. Eine größere Bedrohung ist die Inflation. Ne? Tja, das ist doch schon fast eine verfassungsrelevante Delegitimierung des Staates, was sie da gerade hingelegt hat. Also das wird immer dystopischer, was aus dem Bundestag kommt. Ja, weißt du, das kommt aus dem Bundestag und dann ist die Katharina da, die das so irgendwie vorpolitisch definiert und dann denkst du dir so, müssen wir wirklich irre Menschen an die Macht lassen? So, ich keine Ahnung, also... Und im Hintergrund tanzen dann so Emilia Festers und Co. irgendwie TikTok-mäßig durch die Gegend. Das dieses Geschrei die ganze Zeit und das Gekeife, das hat mit Politik eigentlich nichts mehr zu tun. Ja, es macht ein bisschen hysterischen Eindruck, ne? Für so wenig dann so eine Schiene wieder aufzufahren. Aber es war sehr schön für Kasper, die Vertretung im Urlaub zu übernehmen. Auch wenn wir das technisch nicht ganz hundertprozentig gekonnt haben auf Twitch. Das ist ein Neuland für uns. Wir sind alle Boomer. Nein, Quatsch. Wir sind alle jung. Alle Profis. Profis. Ja, wir sind alle Profis. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Kasper-Affen steht schon im Chat. Genau. Wir wurden schon aufgefordert, das jede Woche zu machen. Genau. Damit der Kasper auch Konkurrenz hat. Ja, Kasper ist konkurrenzlos, ich bitte dich. Aber ihr könnt natürlich jederzeit so als Nahrungsergänzungsmittel fürs Gehirn unsere Streams schauen auf YouTube. Wenn lange drauf Weltraumaffen heißt der Kanal. Genau. Ja, vielleicht auch wenn ihr Material sucht, ihr habt einen Backlog bis 2016, glaube ich. Also da haben wir. Ja, wir haben über 16.000 Nachrichtenartikel, die wir gelesen haben in den Streams. Also. Aber ja, lest auch noch The Blank Slate von Steven Pinker. Genau. Und wir sind nicht kurz vor 10.000 Abonnenten, ne? Ich will nur sagen. Ihr könnt gerne euch beteiligen, die zu steigern. Immer ran. Keine Angst. Ach, Chronokoala, ich hab keine Zeit. Du musst dir deine Haferflocke heute selbst besorgen. Hier Mayonnaise im Glas oder was du haben willst. Vielleicht auch Ketchup. Irgendwas mit Zucker. Zucker geht drin hier. Ja? Machst du schon. Ja. Wir haben so unser Ritual, dass wir sagen, lasst euch nicht gendern und geht in den Wald. Und fördert was der Freiheit, die zerschmettert, was ihr schadet. Genau, und der Able heißt mit ganzem Namen Able D. Parian und unter diesem hat er zwei Bücher geschrieben, die man auf dem Markt, im Handel erwerben kann, also genauer gesagt auf Amazon, die heißen Knicklicht und Miete pro Kopf. Dystopische Science-Fiction, würde ich jetzt mal das Tja, und auch wenn der OPEX nicht hier war, schaut mal auf thatsafespace.net vorbei und schreibt da eure netten Hasskommentare drunter, da freut er sich immer. Ist alles zu rein wissenschaftlichen Zwecken. Auf thatsafespace.net wird der Hass zu wissenschaftlichen Zwecken gesprochen. Genau. Mhm. Ja, der Kaspar sagt gerade, er will einen Raid einleiten, wenn wir fertig sind. Das kann er gerne tun. Ich glaube, wir sind soweit durch. Oder fallen jemandem noch abschließende Bemerkungen? Ich würde noch sagen, ich habe noch einen Kanal, Kanal bei YouTube, Mammon Magazin, ein Video über 9-11. Das scheint einige Leute zu interessieren, was mit WTC7 da war. Wer es schnell möchte, kann die letzten 2 Minuten gucken, das reicht. Aber es scheint Interesse zu geben, von daher. Viel Spaß bei der Aufklärung. Ja, wem das jetzt zu kurz war, weil die Leute meckern, wir haben keine 4 Stunden gemacht. Wie gesagt, Weltraumaffen auf YouTube, da klickt ihr auf den Reiter live und dann habt ihr, was weiß ich, 400 plus Streams zur Auswahl, wo ihr unsere zarten Stimmchen weiterhören könnt. Ja, und auch für unsere Verhältnisse ist das hier ein kurzer Stream, aber es ist ja auch nur 1-2 Themen gewesen. Normalerweise hauen wir 30, 40, 50 Themen in einer Sendung durch. Das ist kein kurzer Stream, wir sind bei fast 3 Stunden. Ich bitte dich. Ja, das ist doch kurz. Ja, das ist kurz. Nein, das ist nicht kurz. Für einen Sonderstream ist das aber normal. Das ist eher so normal, ja genau. Ja, haut auf jeden Fall rein, das genau. War sehr angenehm hier und spendet dem Kasper was, der braucht auch Geld. Und schaut euch unbedingt Absolute Treasure von Electric Sixer auf YouTube. Und der der Kanal hieß Mammon Magazin. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Kulturmarxismus! Oh ja, Kulturmarxismus. Ja, Kulturmarxismus. Ja, zerstört. Gamergate. Zerstört.